Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Omega Tau. Dieses Mal geht's ums Drucken. Und zwar nicht mit Laserdruckern oder anderen modernen Verfahren, sondern eigentlich eher um Grundlagen und historische Verfahren. Als ich im September in Hamburg war, habe ich bei der Druckerei Max Sames vorbeigeguckt, deren Besitzer Lothar Schweinbach erstens Omega Tau-Hörer und zweitens um eine Ecke ein Bekannter ist. Und mit dem habe ich mich unterhalten über genau dieses Thema. Bevor wir damit anfangen, aber ein kurzer Hinweis. Am 30. November, ein Montag um 19.30 Uhr, werde ich im Stuttgarter Hackerspace, im Checkspace, einen Vortrag über meine Sophia-Flüge halten. Ich wollte schon immer mal da im Checkspace vorbeigucken und habe irgendwie so einen Grund gesucht und jetzt habe ich einen. Und würde mich freuen, wenn ein paar von euch vorbeikommen würden. Denk, wir können es irgendwie so zu einem kleinen Hörertreffen ausbauen, ne? Da gibt's sicherlich auch was zu trinken und zum Zusammensitzen, nachdem ihr euch meinen Vortrag da zu Gemüte geführt habt. Im Prinzip zeige ich einfach Fotos und erzähle ein bisschen was, ne? Die eigentlichen Inhalte sind ja in dem Podcast, wo dann die wirklichen Experten zur Sprache kommen und nicht nur ich. Aber ich denke, die Fotos sind ganz nett und kann man ein bisschen drüber reden und wie gesagt, kann man es zum Hörertreffen ausbauen. Montag, 30.11., 19.30 Uhr, Hackerspace in Stuttgart, Checkspace unter checkspace.de finden sich dann die entsprechenden Details. Einfach da auf der Webseite auf Events klicken und dann müsste der Vortrag da auftauchen. Gut, das war's mit Vorgeplänkel. Jetzt geht's los. Okay, also ich bin Lothar Schweinbach, bin einer der Geschäftsführer und auch Gesellschafter in der Max Sames GmbH und wir sind ein Familienunternehmen, das es immerhin seit 1926 gibt, gegründet von meinem Großvater Max Sames. Das war der Vater meiner Mutter, daher also der Namenswechsel von Sames auf Schweinbach. Und wir sind schon seit jeher begonnen mit einer reinen Gravürtätigkeit meines Großvaters ab 1926, der dann später auch ins Druckgeschäft eingestiegen ist, sind eben seit jeher spezialisiert auf besondere Druckverfahren. Mhm. Unsere Urzelle war der Stahlstichprägeldruck, den wir bis heute noch machen. Mhm. Und haben dann über die Jahre so ein kleines Sammelsurium an weiteren Druckverfahren, von denen wir der Meinung waren, dass sie gut in unsere Sparte reinpassen, mit hinzugenommen und sind im Wesentlichen bis heute auch spezialisiert auf vor allem hochwertige Druckerzeugnisse für Geschäftsleute, mhm. Vorstandsetagen, Geschäftsführungsetagen, da eben dann meistens die Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und aber auch hochwertige, sagen wir mal, Verpackungsmaterialien, jegliches hochwertiges Druckprodukt, aber meistens vergleichsweise kleinformatig, also Visitenkarten, Briefbogen, Umschläge, was natürlich in der heutigen Zeit ein teilweise schwieriges Produkt geworden ist, einfach aufgrund der strukturellen Veränderungen. Insofern hat sich also über die Jahre bei uns der Schwerpunkt so ein bisschen gerade in diesem Bereich eben mehr Richtung Visitenkarte und kleinere Auflagen von Geschäftsladungsbriefbogen verschoben. Und der andere Bereich, in dem wir auch tätig sind, ist Veredelungsarbeiten, die wir für andere Druckereien vornehmen, die also mit bestimmten Anforderungen zu uns kommen, die sie selber nicht erfüllen können. Also dann Verfahren eben zum Beispiel wie eine Blindprägung, kommen wir später noch dazu, was das genau ist, das kann ich dann nur noch erläutern. Oder auch eine Heißfolienprägung, wo wir typische Bogenformate verarbeiten, die dann so im Bereich von 70 mal 100 Zentimeter mal in dem Format manchmal ein bisschen kleiner sind und wo wir dann tatsächlich vorproduzierte Bogen von diesen Druckereien bekommen, auf denen eben von uns weitere Tätigkeiten auszuführen sind. Also ist zum Beispiel eben ein bestimmtes Druckverfahren, was dann, nehmen wir mal Sektetiketten zum Beispiel, was dann zum Beispiel einen silbernen Glanz erzeugt. Oder hinter dir an dieser Demonstrationswand siehst du für die Kunert-Reederei ein Prospekt, das einen goldenen Druckeffekt bekommen sollte. Und dann ist eben dieser vierfarbige Druck, den man da sieht, wo Menschen drauf zu sehen sind, der ist nicht von uns gemacht, sondern von einer Druckerei. Mhm. Die liefert uns diesen Bogen an und wir sind dann dafür zuständig, diesen hochglänzenden goldenen Schriftzug aufzubringen. Okay. Mhm. Nur damit sich die Hörer das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen könnten, wie unterscheidet sich eine Visitenkarte, die ihr dann macht, also eine, wie du sagtest, hochwertige, von einer Standard-Visitenkarte, die ich irgendwo im Internet für 3,50 Euro pro 10.000 Stück bestelle? In den Druckverfahren, aber natürlich dann am Ende des Tages auch in den Preisen. Ja, das ist klar, aber. also, wofür wir im Allgemeinen stehen, sind Druckverfahren, die haptisch zu erfassen sind. Also die entweder oder auch eine besondere visuelle Erscheinung haben. Also bei den allermeisten Druckverfahren, die wir machen, ist es so, dass sie fühlbar sind. Also bei einem Starship-Prägedruck beispielsweise ist es so, dass du eben die sehr pigmentreiche Farbe nicht nur eben sehen kannst, hat dann einen bestimmten Glanz, sondern die hat dann eben auch eine besondere pigmentreiche oder Pigmentintensität. Auch Deckfähigkeit. Deckfähigkeit, ganz genau, so dass man eben zum Beispiel, wir haben da ein Beispiel, was wir zum Beispiel mal für die Firma Bulltaub ausgeführt haben, kann ich dir können natürlich leider die Hörer nicht sehen, aber eine schwarze Visitenkarte, jetzt muss ich das nur das richtige Muster dann auch finden auf die Schnelle, ist natürlich dann schwierig. Ja. Aber ich suche das mal raus für dich. So, wo man dann eben mit einem weißen Druck auf einen tatsächlich durchgefärbten schwarzen Karton prägen kann. Das kannst du mit kaum einem anderen Druckverfahren. Mhm. Also möglicherweise mit einem Siebdruck, der dann aber bestimmte Nachteile hat, weil er nicht ganz so randscharf sein wird, auch nicht so erhaben sein wird, wie das hier fühlst. Ja. Der optische Eindruck, aber eben auch der haptische Eindruck dieser Visitenkarten ist eben das, was sie dann von anderen aus dem 0815 Online-Druck oder woher auch immer unterscheidet. Aber eben natürlich leider auch der Preis. Naja gut, das ist ja immer so, wenn man was Besseres haben will, natürlich halt eben auch Geld. Klar. Gut, sollen wir mal eine Runde machen? Ja, sehr gerne. Und uns die einzelnen Verfahren angucken. Ja. Der Plan, liebe Hörer, ist der, dass wir jetzt mal durch die Fertigung, durch die Werkstatt laufen und da eben möglichst viel an der Maschine direkt angucken und alles, was wir dabei nicht besprechen und aber trotzdem in unserer unglaublich ausführlichen Vorbereitung drin steht, das machen wir dann hinterher. Okay. Arbeiten das auf. Alles klar. Gut. Machen wir. Ja, hier siehst du unser neuestes Projekt, was aber, ich sag mal, auch noch im Bereich des Versuchs noch angesiedelt ist. Ein kleiner 3D-Drucker, mit dem wir Tests ausführen, ob wir möglicherweise Druckformen in Zukunft nicht mehr auf die bisher bekannte Form erstellen, sondern dann beispielsweise eben durch einen 3D-Druck, um dem Kunden eine Möglichkeit zu geben für kleinere Auflagen, was immer mal wieder die Frage ist, eben bei geringeren Kosten der Druckwerkzeuge auch ein etwas aufwendiges Druckverfahren auszuführen. Also Letterpress beispielsweise, kommen wir später auch noch zu, ist eines der Druckverfahren, das ist ein Neuanglizismus, muss man sagen, ist ja kein Neudeutsch, ist ein Ersatzwort für das, was wir früher als Buchdruck bezeichnet haben. Da wird mit besonders viel Druck gearbeitet, da müssen eben Druckformen angefertigt werden, die bestimmte Eigenschaften haben, mit denen man eben in ein Papier mit höherem Druck hineinpressen kann. Und da versuchen wir jetzt mit diesem 3D-Drucker jetzt eben einfach mal andere Wege zu gehen, um zu schauen, ob das möglicherweise eine Alternative ist. Also ihr habt sozusagen aller Munde. Das 3D-Drucken macht ihr hier nicht, weil es auch Drucken ist, sondern weil es für euch die Form wenn Herstellung oder Druckvorlagenherstellung vereinfachen könnte. Ganz genau, das ist die Idee hierbei, wobei man die Begrifflichkeit des 3D-Druckes ist insofern auch verwirrend, wir schon vor 15 Jahren oder sogar 20 Jahren eine Werbung produziert haben, die den Titel 3D-Druck geführt hat, weil eben unsere Druckverfahren sehr häufig eben in die dritte Dimension gehen, wie was ja bei den allermeisten Druckverfahren, die heutzutage in der Verwendung sind, also sei es jetzt ein Zeitschriften-Tiefdruck, sei es ein Offset-Druck, der wir herkömmlich eben in den meisten Online-Shops oder auch ein Digitaldruck, bei dem wird man ja keine Erhabenheit oder keine dritte Dimension sehen, sondern das ist alles flach und kaum bis gar nicht fühlbar. Ja. Bei allen oder fast allen unseren Verfahren kann man im Allgemeinen was fühlen. Ja. Also entweder geht da was nach innen, nach unten oder es geht was nach oben. Insofern ist das natürlich zu verwechseln, diese Begrifflichkeit. Wie gesagt, hier in diesem speziellen Fall ist es ein 3D-Druck, 3D-Drucker, der eben im Fused-Deposition-Verfahren arbeitet und einfach dreidimensionale Objekte von einem kleinen Schlüsselanhänger, wie hier gerade zu sehen, bis hin zum bis zur kleinen Tasse oder dergleichen erzeugen kann. Eigentlich ist der Begriff, es gibt ja diesen Begriff Additive Manufacturing, der eigentlich 3D-Drucken besser beschreibt. Ja, also das Aufbringen von Material, und 3D-Druck ist eigentlich, finde ich, fast so ein bisschen so ein Hype-Begriff. Ganz genau so ist es, Das ist eigentlich nicht wirklich. Ja, ganz genau so ist es. Aber wir wollten uns trotzdem einfach mit dieser Fragestellung auch mal beschäftigen. Ja. Wir gucken immer links und rechts, ob es da neue Bereiche gibt, die für uns in Frage kommen. Ja. Und somit lag das nahe, auch da mal reinzuschauen. Klar. Ich sehe da jetzt für unseren Bereich keine allzu große Zukunft, aber interessant ist es allemal. Ja, genau. Ja. Wir machen es vielleicht mal auch der Abfolge nach, wie ein typischer Produktionsablauf wäre. Ja. Das hier ist einfach unsere grafische Abteilung, auch Druckvorlagenherstellung genannt. Hier werden entweder Daten für Kunden erstellt. Also Beispiel, du kommst zu uns und sagst, du möchtest gerne eine hochwertige Visitenkarte haben mit einem, ich nenne es jetzt mal, normalen klassischen Design, dann würde hier das Design dafür erstellt werden. Warum also, betonst du normales klassisches Design? Weil wir keine Grafikdesigner beschäftigen. Okay. Das machen wir sehr bewusst, weil ja viele unserer Kunden Grafikdesigner sind. Wir wollen denen ihr Lohn und Brot nicht wegnehmen. Das ist nicht unser Segment. Das ist auch nicht der Bereich unserer Expertise. Ja. Aber wir machen, wenn du zu uns kommst und sagst, ich brauche eine klassisch gestaltete Briefkarte für einen guten Freund und die soll einfach hochwertig gefertigt sein und da soll der sein ganzes Leben was von haben. Aber da soll im Wesentlichen sein Name stehen in einer schönen Schrift, in einer englischen Schreibschrift und unten vielleicht eine Adresse und noch eine E-Mail-Verbindung, dann würden wir das auf jeden Fall hier leisten können. Ja. Also zu dem Zweck haben wir hier weit über 10.000 lizenzierte Schriften, die wir verwenden, wo wir also auf verschiedenste Versionen zurückgreifen können. Primär ist diese Abteilung aber dafür da, praktisch die erste Zwischenstufe zu generieren, die nötig ist, wenn Kunden uns ihre Daten geben. Also in 80% der Fälle heutzutage ist es so, dass Kunden bereits ein bestehendes Datenmaterial haben, was sie entweder selbst erstellt haben, was ja dem Endanwender heute schon gar nicht mehr so schwierig möglich ist mit den aktuellen Technisch Programmen. Technisch nicht, dass es gut aussieht, vielleicht schon, aber das ist eine andere Diskussion. Das ist ein anderes Thema, genau. Also wir sehen dann natürlich manchmal, wenn es von den Kunden selbst gemacht wird, manchmal Dinge, die wir möglicherweise anders gemacht hätten. Ja. Da gibt es eben so Themen wie Kerning, also Unterschneidungswerte bei Schriften, eine vernünftige Spationierung oder sei es einfach nur ein Aufbau nach Mittelachse, der manchen eben schon technisch einfach schwerfällt, weil sie sich mit der Thematik nicht so genau auskennen, was für uns ein Knopfdruck ist. Ja. Wir korrigieren das soweit wir können oder weisen den Kunden darauf hin, wenn uns was auffällt. Und ansonsten wird da aber nicht viel dran gemacht. Und dann ist ja der nächste Schritt, der in dieser Abteilung stattfindet, eben aus den Daten entweder Bogen auszuschießen, wie wir es nennen. Also ganz kurz, die Daten sind typischerweise DXF-Files oder irgend sowas, was ihr da bekommt? Nein, oder? Also DXF-Files wären ja klassische Vektordaten, die eigentlich im Industrie- und Maschinenbereich verwendet werden. Bei uns sind das in ganz, ganz großen Teil der Fälle schon einfach PDF-Daten. Okay. Erzeugt im Allgemeinen mit Programmen aus dem Hause Adobe. Also das Creative Suite im weitesten Sinne ist auch unser tägliches Produkt, mit dem wir arbeiten. Quark Express Daten gibt es bei uns auch noch. Ja. War ja früher eine sehr große Firma. Sehr noch Disketten hier. Also lange Historie. Ja, also na gut, also da geht es dann zum Teil natürlich darum, einfach auch noch den Programmbesitz nachweisen zu können. Ja. Gerade wenn du ewig Updates gekauft hast. Ja, stimmt, Ne, das geht ja auch immer um die Lizenzierung, ist ja ein wichtiges Thema. Und das muss man ja versuchen, einigermaßen stringent zu verfolgen. Ja. Aber ich sehe natürlich sowas wie Macromedia Freehand, die ja dann irgendwann von böswillig von Adobe aufgekauft worden sind und nicht um das Produkt weiterzuentwickeln. Ja, ja. Ich habe da selber sehr gerne mitgearbeitet seinerzeit, sondern einfach nur, um das Produkt eben aus Konkurrenzgründen untergehen zu lassen, was ein Jammer ist, finde ich. Aber es ist halt so. Ja. Also heute ist es dann neben Illustrator und selbst das schläft jetzt ein und wird von InDesign mit übernommen. Und dann gibt es eben zwei Varianten, die wir hier ausgeben. Eine wesentliche Variante für uns ist die nach wie vor, was also in vielen Bereichen gar nicht mehr so verbreitet ist, die Ausgabe von Filmen. Hochauflösend bis 3386 dpi, also sehr fein in den Auflösungen. Retina auf Neudeutsch. Ja, wenn du so willst. Also weit mehr, als man ich sag mal, für eine typische Druckdarstellung eigentlich bräuchte. Aber interessant ist, dass bei uns beispielsweise dann später für die fotografische Übertragung auf unsere Werkzeugvorprodukte, wenn wir zum Beispiel ein Stahlschichtprägewerkzeug anfertigen, dann ist es so, dass da auch mit Filmen gearbeitet wird und die haben natürlich einen wesentlichen Einfluss auf die Randschärfe des Werkzeuges. Mhm. Da wird dann später mit fotografischer Technik gearbeitet, um das zu übertragen. Das kann ich dir vielleicht gleich auch mal andeuten in der nächsten Abteilung, die wir uns anschauen. Und natürlich ist es da so, wenn du einen Sägezahneffekt von einer zu groben Auflösung hast, dass man diesen Sägezahn dann später in dem Werkzeug erkennen würde und damit dann auch im Druck. Das lässt sich dann nicht unbedingt verhindern. Ja. Das heißt, was ihr hier habt, Heidelberg Duosetter steht hier drauf. Ganz genau. Das ist ein Filmbelichter. Tatsächlich ist es einer der letzten Filmbelichter, genau, die also von Heidelberg für diese Technik überhaupt noch gefertigt wurden. Mhm. Und wir haben den noch aufgekauft, weil wir uns klar war, dass wir also da noch relativ lange mit würden arbeiten müssen. Wobei auch da gibt es mittlerweile Überlegungen, vielleicht das auch weiterzuentwickeln. Da sind wir aber noch nicht angekommen. Ja. Das ist sicherlich noch Zukunftsmusik. Der Grund, warum ihr immer noch mit diesem Druckverfahren arbeitet, ist Absicht. Also dieses Druckverfahren, das diese Maschine benötigt, hat bestimmte Eigenschaften, die man durch modernere, andere Druckverfahren nicht replizieren kann? Nein, also du musst dir vorstellen, das ist also was du damit generierst, ist ein durchsichtiger Plastikfilm, auf dem bestimmte Bereiche geschwärzt sind und andere nicht. Und die geschwärzten Bereiche benötigen eine bestimmte Lichtdichtigkeit, weil du Werkzeuge im nächsten Schritt mit diesem Film belichtest, auf denen eben bestimmte Bereiche dann UV bestrahlt werden oder nicht UV bestrahlt werden. Und diese UV Lichtdichtigkeit des Filmes, den wir hier generieren, ist einfach das, was für die Erstellung der Werkzeuge später notwendig ist. Ansonsten gibt es dort Qualitätsprobleme. Aber gäbe es eine alternative Technik, wenn die Maschine mal explodiert und nicht mehr da ist? Also erstens haben wir noch eine weitere Maschine stehen. Und es gibt tatsächlich auch Firmen, die tatsächlich selbst im Offsetdruck, man muss sich wundern, obwohl da mittlerweile neue Techniken Einzug gehalten haben, kann ich dir gleich zeigen, die wir heute auch schon verwenden, die tatsächlich immer noch mit Filmbelichtern arbeiten. Okay. Also so aus der Welt ist das nicht. Es gibt Dienstleister, sollten wir nicht in der Lage sein, selber diese Filme herzustellen, dann gäbe es auch immer noch Dienstleister, für die uns das für uns machen könnten. Okay. Aber es gäbe wahrscheinlich, also ich habe mich da noch nicht näher mit auseinandergesetzt, möglicherweise auch die Variante, das auf Tintenstrahlbasis zum Beispiel zu erzeugen, wobei dann immer die Frage ist, ist das dann wirklich für unsere Technik einsetzbar? Ja. Bislang hat sich bei mir noch niemand vorgestellt, der gesagt hat, jawohl, das klappt. Ja. Aber möglicherweise kommt da ja jemand um die Ecke, der das hört und sagt, jawohl, ich habe da eine Lösung für Sie. Wenn das ein Effekt wäre, dann wäre ich da auch nicht drauf. Okay. Denn das ist so der Bereich hier unserer Druckvorstufe, nennen wir es mal. Ja. Das ist in vielen Druckereien in dieser Form vorhanden und bei uns gar nicht mal so anders als bei anderen Druckereien. Ja. Eben sprach ich ja von den Offset-Platten, einem weiteren Druckverfahren, was wir auch, aber wirklich nur am Rande fertigen hier bei uns, als Vorstufe für bestimmte Sachen, die wir auch machen. Erklär nochmal kurz, was ist Offset-Druck? Offset-Druck ist ein Flachdruckverfahren, bei dem auf einer Aluminium oder auch Polymerplatte heutzutage. Ja. Bei uns sind es aber aus Qualitätsgründen Aluminiumplatten, die mit Wasser- und nicht wasserführenden Schichten beschichtet sind und die im indirekten Druckverfahren, also hier ist alles praktisch positiv auf der Druckplatte zu sehen, was später auch drucken soll. Mhm. Und es wird dann mit einer, sagen wir mal, fetthaltigen Farbe, die mit einer Druckwalze aufgebracht wird auf diese Druckplatte. Bestimmte Bereiche werden eingefärbt und andere nicht. Also das, was Sie hier jetzt in dunkelblau sehen, wahrscheinlich wird eingefärbt, weil es chemisch anders aus. Ganz genau, weil es hier wird mit den Differenzen von Oberflächenspannungen gearbeitet. Okay. Ganz einfach kann man sagen, dass du praktisch bestimmte Bereiche mit Wasser versiehst auf so einer Druckplatte und andere wasserabstoßend reagieren. Ja. Und dort, wo du einen wasserabstoßenden Bereich hast, bist du in der Lage, eine fetthaltige oder ölhaltige Farbe aufzubringen. Ja. Nur dort wird diese Farbe eine kurzzeitige Verbindung mit der Druckplatte eingehen. An den anderen Stellen wird die Druckplatte das Annehmen der Farbe ablehnen. Ja. So wie ein Wassertropfen auf einem frisch gewachsenen Auto abperlen wird. Ja. So ähnlich muss man sich das auch bei so einer Druckplatte vorstellen. Ja. Und im nächsten Schritt wird dann halt diese Farbe, die in einem ganz dünnen Film auf der Druckplatte haftet, auf einen Gegendruckzylinder mit einem Gummituch bespannt übertragen. Und dieses Gummituch ist das, was dann später den eigentlichen Druck auf das Bedruckmaterial, auf den Bedruckstoff ausführt. Warum geht nicht direkt das Bedruckmaterial? Weil darüber die über diese schonende Übertragung der von der Druckplatte auf den Gegendruckzylinder mit dem Gummituchüberzug wird die Druckplatte geschont und kann sehr viel höhere Auflagen produzieren. Ah ja, okay. Und das Gummituch ist in der Lage, eventuelle Unebenheiten des Bedruckstoffes, gerade bei raueren Materialien, die wir hier bei uns auch sehr häufig verarbeiten, Differenzen in der Höhe, in der Stärke relativ gnädig auszugleichen, was so eine relativ starre, feste und gerade Offset-Platte niemals kompensieren kann. Okay. Das ist der Unterschied. Und heute, und das ist eben die moderne Technik, viele Druckereien, sagte ich ja schon, arbeiten noch mit der alten Variante, wo dann eben auch Offset-Platten mit UV-Strahlung belichtet wurden. Aber die allermeisten, so wie wir auch, haben heutzutage umgestellt auf Laserbelichtung, wo also dann die wasserführende Schicht die nicht wasserführende Schicht auf der Offset-Platte direkt freigebrannt wird. Also so eine Platte kaufen wir als Rohling zu. Also die ist quasi komplett dunkelblau in diesem Beispiel? Im Gegenteil, die ist in diesem Fall die komplett hell. Okay. Und dann wird eben die wasserabweisende Schicht, die da drunter liegt, die wird freigebrannt. Okay. Die Differenzen, die man hat in der Höhe, die sind nachher im Mühbereich. Du fühlst da nichts, wenn du darüber gehst, dann ist nichts zu bemerken. Ja. Und das wird heutzutage mit von der Leistung her relativ starken Lasern, die wassergekühlt werden oder flüssigkeitsgekühlt werden, ausgeführt. Das ist eine Sache von, ich sag mal, wenigen Minuten bis Sekunden, so eine Offset-Platte zu belichten. Das ist überhaupt gar kein großes Drama mehr. Und dieses Gerät, was wir jetzt hier sehen, auch aus dem Hause Heidelberg, Supersetter. Ja. Der produziert die Platte. Ganz genau. Okay. Ja. Mhm. Also das ist ja eine Werkzeug oder nennen wir es eine Druckform-Variante, die wir hier bei uns einsetzen von vielen. Also das ist für den Offset-Druck benutzen wir eine Version und für andere Druckverfahren, beispielsweise für die Heißfolienprägung werden Hochdruckwerkzeuge benötigt, ist es eben eine andere Variante. Sowas wird entweder extern zugekauft, wenn es denn aus Kostengründen sinnvoll erscheint und oft aufgrund der zu erwartenden Auflagen, die gefertigt werden müssen, oder wir fertigen es bei uns im Haus, was wir in ganz vielen Fällen noch machen. Was ich sagen wollte, das ist nicht die Druckmaschine. Nein, genau. Die zeige ich dir gleich. Genau. Ja. Okay, alles klar. Ja. Ist absolut korrekt, genau. Ja. Ja. So, dann haben wir diesen Bereich uns angeschaut. Schauen wir mal in den hergebrachten Bereich der Gravierwerkstatt, also praktisch der Urzelle, mit der mein Großvater, der Max Arms, auch mal genau die hier, oder war das früher mal woanders? Naja, nein, also wir haben tatsächlich begonnen in der Hamburger Innenstadt, wer sich in der Hamburger Innenstadt ein bisschen auskennt, aber ich kann es, ja klar, da gibt es heute, glaube ich, ein Cartier-Geschäft, also ein Geschäftsgebäude, Ecke Poststraße, Neuer Wall. Mhm. Also eine sehr heutzutage sehr exklusive Adresse. Und da war die Firma Samis in den 20er, 30er Jahren angesiedelt. Und dort im vierten Stock ist dann aber 1963 dann hierher umgezogen in den eigens ausgeführten Neubau. Und den haben wir über Jahre langsam und stetig erweitert. Ja. Und da sind wir bis heute. Und das hat sich auch bewährt. Ja. Also hier sehen wir jetzt die Gravierarbeitsplätze. Hier kannst du zum Beispiel mal exemplarisch ein Stahlstichprägewerkzeug sehen. Hier ist, was dir jetzt vielleicht auffällt, ist, dass es in diesem Fall kein Stahl ist, sondern in diesem Fall ist es eine sehr harte Kupferlegierung auf der wir arbeiten. Aber es gibt genauso auch Stahlwerkzeuge, in denen wir tätig sind. Die sehen dann beispielsweise so aus. Die sind, das hat dann so ein amerikanisches Maß, ein halber Inch ist das von der Stärke her. Das hängt damit zusammen, dass wir entweder USA-basierte Maschinen oder auch englische Maschinen im Allgemeinen verwenden. Es gab zwar auch deutsche Hersteller, aber bei uns, wir haben uns einfach auf diese eher angelsächsischen Produkte spezialisiert. Aber das ist eigentlich auch das Standardmaß, was also tatsächlich alle, die überhaupt dieses Druckverfahren noch ausführen, verwenden. Und entweder wird da eben mit Unterlegeblöcken gearbeitet oder es wird eben dann tatsächlich mit dem Originalmaß gearbeitet, was also alle, Entschuldigung, du wolltest mir fragen stellen? Ich wollte nur noch mal das Gesamtbild herstellen. Wir haben jetzt im Prinzip hier ein Metall- oder Metallkupferplatte oder einen Stahlblock, da ist was reingibt. Wie nennt man das? Geprägt, es sieht aus wie ausgraviert. Ausgraviert, genau. Ganz genau. Also aber das ist ja noch nicht der Druck. Also das ist ja auch wieder nur die Vorlage. Genau, auch das kann ich dir dann später zeigen. Okay, alles klar. Der erste Schritt ist, dass man hier ein Werkzeug generiert, bei dem all das vertieft und seitenverkehrt. Wir reden jetzt vom Stahlstichprägedruck bei diesem Muster, was ich in Hand halte, bei dem all das seitenverkehrt und vertieft in das Werkzeug hineingearbeitet wird, was später erhaben und seitenrichtig auf dem Bedruckstoff erscheinen soll. Wie das dann in der in der Übersetzung stattfindet, dann in der Maschine. Das kann man dann später dann viel besser nochmal an der Maschine erklären. Mhm. Und das ist eben eine Variante, die wir fertigen. Also ein klassisches Tiefdruckwerkzeug. Ja, genau. Also das, was später erscheinen soll, ist im Werkzeug vertieft. Das Gleiche gibt es als Hochdruckausführung oder nicht das Gleiche, also für den Stahlstichprägung nicht, sondern für andere Druckverfahren. Ja. Hier haben wir zum Beispiel eine Variante, die dann später in der Heißfolienprägung eingesetzt werden soll. Das ist, und ich sage immer für die jungen Studenten, die uns immer mal besuchen kommen, plakativ vergleichbar mit Kartoffeldruck. Da ist all das, ist immer besonders eingängig, insofern sage ich das ganz gerne. Da ist eben all das erhaben und in diesem Fall auch seitenverkehrt ausgeführt, was später dann eben flach im Grunde genommen bei einer Heißfolienprägung auf dem Bedruckstoff erscheinen soll. Mit sowas könnte man theoretisch auch einen Buchdruck ausführen, so wie er früher gemacht wurde. Früher waren dann solche Werkzeuge aus Zink oder aus Blei. Heutzutage wird sowas gerne aus Magnesium gemacht, teilweise aber auch aus Messing oder auch anderen Materiallegierungen. Ja. Das machen wir davon abhängig, was für Auftragsgrößen da auszuführen sind. Also man kann sich vorstellen, wenn jetzt eine Visitenkarte mit 100 Stück gefertigt werden soll und mit großer Wahrscheinlichkeit nur ein einziges Mal, dann macht es da einfach keinen Sinn, ein wahnsinnig teures und aufwendiges Werkzeug für den Kunden zu fertigen, mit dem er Hunderttausende produzieren könnte, sondern dann versuchen wir das für den Kunden auch etwas schlanker zu halten. Ist generell so, dass die Werkzeugproduktionskosten nennenswert sind? Ja, also bei uns auf jeden Fall. Mhm. Also einfach nur mal eine Idee zu vermitteln. Typische Stahlstichgravurkosten für eine Visitenkarte, die können sich abspielen, sicherlich im Bereich über 100 Euro. Mhm. Manchmal sind das auch 200 oder 300 Euro. Mhm. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Mhm. Es ist aber oft auch so, nimm als Beispiel, das zeige ich dir später auch, viele Familien, ich kann hier gerade aus einem Adelshaus, haben wir sowas hier, so eine Prägepresse hereinbekommen, wo das Werkzeug für Hochzeitseinladungen jetzt ausgebaut wurde. Mhm. Du siehst diese Presse. Ja. Das ist also eine aus Gusseisen ganz aufwendig gefertigte Presse, die aussieht, als wenn sie also mindestens 150 Jahre alt wäre. Und ich glaube, das ist die auch. Ja. Das sind teilweise Werkzeuge, die wir fertigen, die eben auch über Generationen in den Familien verbleiben. Mhm. Also es ist wirklich gar nicht so selten, dass wir Blindprägewerkzeuge aus Adelsfamilien bekommen, die also wirklich vor sicherlich 100 Jahren von einem Graveur erstellt worden sind und mit denen wir heute immer noch arbeiten, also die wir einsetzen können. Wenn wir hier gerade nochmal zu dieser Kupferplatte gehen, da ist jetzt ja eine relativ filigrane und auch halbwegs, aus meiner Sicht, strukturiert, elegant aussehende Schrift drauf. Ja. Wie wird sowas, macht er das freihändig? Nein. Also das Verfahren, also auch schon zu Zeiten meines Großvaters, der damals eben ausschließlich oder fast ausschließlich in Stahl und dann mit Salzsäure gearbeitet hat, war eigentlich immer, dass die Schrift zunächst geätzt wurde. Mhm. Das ist immer der erste Schritt bei solchen. Und wo kommt die Ätzvorlage her? Die Ätzvorlage wurde seinerzeit unter Umständen von Hand gemacht oder man hat eine säurefeste Schicht aufgebracht, die man dann mit einem Pantographen, das war so ein haben wir sogar noch im Lager stehen. So eine Hebelkonstruktion, um andere Linien parallelogrammmäßig nachzufahren. Mit einem Diamantstichel wurden dann Konturen nachgefahren anhand von größeren Vorlagen, die man sich mal angefertigt hat. Das waren dann so große Zinkplatten, die man dann einmal gefertigt hat, mit denen man dann also immer wieder bestimmte Buchstabenkombinationen abarbeiten konnte. Ja. Oder auch Filme, die man sich vorher durchgerissen hat oder auf Transparentmaterial, wie so Butterbrotpapier, hat man sich dann so Konturen abgepaust. Genau, so wurde das früher gemacht. Und dann wurde das eben von Hand über diesen Pantographen oder auch tatsächlich rein von Hand übertragen und man hat dann also in vielen Stunden Arbeit dann so ein Werkzeug erstellt. Mhm. Also nur als Beispiel, mein Großvater, der beschäftigte dann in manchen Zeiten bis zu 10 Graveure und da war also die normale Fertigungszeit für eine Stahlstichgravur, für eine Visitenkarte, die betrug damals bis zu einer Woche. Mhm. Muss man sich vorstellen. Also das ist ja, also wenn man heute sagt, man möchte einen Handwerker für eine Woche bezahlen, da kann man nur noch eins werden, nämlich arm. Ja, also das ist nicht mehr darstellbar. Ja, ja. Und das hat sich natürlich geändert und so haben sich eben auch die Verfahren angepasst. Heutzutage wird sowas eben auch geätzt und heute haben wir den Vorteil, dass wir fotografische Beschichtungen haben, die auf solchen Materialien schon aufgebracht sind. Also auch wieder PDF belichten, ätzen. PDF, Film, übertragen per Licht auf dieses Plattenvorprodukt. Darauf kann dann geätzt werden. Ja. Aber, und das ist wirklich, das haben all diese Werkzeuge immer gemeinsam, das Verfahren ist nicht so perfekt, dass man im nächsten Schritt dann dieses Werkzeug sofort in der Maschine einsetzen kann, sondern es ist immer so, dass der Graveur dieses Werkzeug nochmal unter die Lupe, im wahrsten Sinne des Wortes, und unter seinen Gravierstichel, da gibt es dann diese Grabstichel, das sind gehärtete Stahlstichel, unter anderem deshalb auch der Name, mit dem man dann eben nochmal in so einem Werkzeug nochmal nacharbeitet, Konturen nacharbeitet oder in den Tiefen das Werkzeug nochmal glättet und dann eben für die Fertigung vorbereitet. Okay. Das war eben auch die Frage, weil ich die Dinger nämlich hier gerade rumliegen habe sehen und die Frage war, ob der das alles von Hand mit diesen Dinger da einbaut. Dann hätte ich echt Respekt gezollt. Ja, aber ich vielleicht trotzdem, also ein guter Graveur ist schon in der Lage, also erstens hat er sich sehr viel mit Form von Schrift auseinandergesetzt, also Typografie im weitesten Sinne, auch mit den typischen und harmonischen Abständen von Buchstaben. Ja. Insofern ist es einem guten Graveur schon möglich, so etwas zu machen. Was nicht heißt, dass natürlich nicht in ganz vielen Bereichen, das sieht man ja auch so ich trage hier einen Ehering, von dem ich mir leider sicher bin, dass der nicht handgraviert worden ist, sondern ich bin mir relativ sicher, dass der entweder auf einer Laserbeschriftungsanlage im allerschlimmsten Fall, aber das gab es glaube ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, ich bin jetzt auch ein Weilchen verheiratet, oder eben auf einer mechanischen, wahrscheinlich Gravieranlage ausgeführt worden ist. Ja. Du hast gerade von Schriften gesprochen, du hast vorhin gemeint, ihr habt irgendwie 10.000 verschiedene Schriften. Ja. Ist ein ganz großer Teil dessen, was ihr macht, tatsächlich schriftbezogen, Schriften und ein paar Linien, aber nicht jetzt irgendwie unheimlich viel Logos, Bilder, Grafiken, kann man das so sagen? Es ist eigentlich eine Mischung aus beiden. Also im Veredelungsbereich ist es so, dass wir da fast ausschließlich logobasierend unterwegs sind, weil meistens das Branding das ist, was transportiert werden soll und was verschönt werden soll. Und was veredelt werden soll, richtig. Bei den anderen Produkten eben, wir sprachen ja vorhin von den Visitenkarten, den aufwendig gefertigten. Da ist es natürlich so, dass da einfach ein ganz hoher Anteil an Typografie auf solchen Produkten enthalten ist. Ja. Und da ist es auch so, dass das, was regelmäßig wechselt. Man muss sich vorstellen, eine Firma hat 5.000 Mitarbeiter und ein bestimmter Stab dieser Mitarbeiter gönnt sich eine etwas exklusivere Variante, um einfach besonders repräsentieren zu können. Ja. Dann ist es natürlich so, dass da mal Mitarbeiter wechseln oder Daten sich ändern, weil ein Mitarbeiter in ein anderes Büro umzieht, neue Kontaktdaten bekommt, neue Kontaktmethoden dazu gekommen sind, sei es ein Twitter-Account oder eine neue Variante der E-Mail-Adresse. Ja. Wir wissen ja selber, wie schnell lebe ich das heutzutage. Ist. Klar. Und da ist es natürlich so, dass wir sehr häufig in dem Bereich Änderungen haben. Und um diese Änderungen vornehmen zu können für den Kunden, wird das entweder über Online-Systeme abgewickelt, wo uns Daten zugestellt werden, die wir dann nur noch verarbeiten. Häufig ist es aber auch so, dass wir dann eben tatsächlich manuell solche Änderungen vornehmen. Denn wenn ein Kunde, ich sag mal, im Jahr 5 Sorten Visitenkarten bestellt, dann lohnt sich für den einfach nicht die Einrichtung eines Online-Bestellsystems. Ja, das macht keinen Sinn. Nee, dann ist das eben schneller manuell gemacht. Das funktioniert dann genauso schnell. Okay. Ja. So, dann würde ich sagen, stürzen wir uns doch jetzt mal in den Drucksaal. Da kann man sicherlich noch viel, viel mehr sehen. Drucksaal. Ja, so. Was für ein Wort. Klingt gemein, aber zum Digitaldruck brauche ich dir, glaube ich, nichts zu sagen. Sowas machen wir auch, aber das ist tatsächlich der Tatsache geschuldet. Zum Tintenstrahldrucker. Nee, das ist ein tonerbasierendes System. Also ein Laserdrucker. Wie ein Laserdrucker, ganz genau. Okay. Ja. Also das ist aber das letztlich, was heutzutage als Digitaldruck bezeichnet wird. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass unsere Verfahren im Allgemeinen etwas länger benötigen, bis sie ausgeliefert werden können. Und Kunden, die heute feststellen, dass sie für eine Auslandsreise morgen bereits Visitenkarten brauchen, sind dann häufig in der Not, dann eben sofort beliefert werden zu müssen. Ja. Und denen können wir dann helfen mit ihrem eigenen Design und auch dem richtigen Material, was sie bereits kennen, um dann mit ihren Kollegen gemeinsam auch halbwegs korrekt auftreten zu können. Aber dann kann man dem eben eine kurze Zwischenlösung liefern, die dann funktioniert. Ja. Das ist der Hintergrund. Ja. So, das ist unsere kleine, aber feine Offset-Abteilung, in der wir dann eben zum Beispiel Eindrucke vornehmen für, sagen wir mal, regelmäßig wiederkehrende Visitenkartenaufträge oder sonstige Aufträge, wo einfach eine Ergänzung stattfinden muss. Also häufig ist es bei uns so, dass Kunden sich einen Teil ihrer Produkte aufwendig fertigen lassen. Also sei es jetzt mit einem schön gemachten Logo im Stahlstichprägedruck. Ja. Und im nächsten Schritt wird dann dieses immer wiederkehrende Logo, was man dann oft über die Menge relativ kostengünstig fertigen kann und was eben sehr schön aussieht und was dann also der haptische Blickfänger bei so einer, bei so einem Produkt ist, wird dann ergänzt mit einem günstigeren und dann in der Auflage eben relativ schnell und auch zeitnah anzufertigenden Offsetdruck. Das heißt, es kann sein, dass quasi ein Druckbogen durch verschiedene Maschinen geht, wo in einer Maschine erstmal was das erhabene Logo produziert wird und dann in der nächsten normal der Text. Ganz genau. Das ist bei uns ganz häufig der Fall. Mhm. Also hier siehst du eben eine Zweifarben-Offset-Maschine wieder aus dem Hause Heidelberg. Wir haben einfach die erfüllen unseren Qualitätsanspruch. Ja. Weiterhin, auch wenn die ja auch intensive Leidensphasen hinter sich gebracht haben. Die waren doch irgendwie mal halb pleite oder, ganz. Das geht vielen Unternehmen in der Branche so, weil die einfach gar nicht so schnell schrumpfen können und sich dem Markt anpassen können, wie die Strukturen sich verändern. Ja. Der Wille ist weiterhin da, alles gut zu machen und richtig zu machen, aber das fällt eben nicht immer so leicht. Ja. Passiert leider relativ häufig. Und was du hier eben sehen kannst, ist die Druckplatte, die im Gerät eingespannt ist, die wir eben noch flach liegend gesehen haben. Das ist dieser helle Zylinder, der immer rotiert. Genau. Ja. Und darunter siehst du etwas Grünes, was mit der gleichen Geschwindigkeit rotiert. Das ist Gummi. Und das ist dieses von beschriebene Gummituch auf dem Gegendruckzylinder. Und der eigentliche Druckbogen, der wird dann wiederum unter diesen beiden Zylindern noch eine Etage tiefer unter durchlaufen gegen einen Edelstahl-Gegendruckzylinder, der also dann sehr starr ist. Ja. Und dazwischen findet dann der eigentliche Druck statt. Ja. Und es dürfte wahrscheinlich aus der Erklärung vorhin klar geworden sein, aber im Prinzip kann Offset-Druck immer nur eine Farbe nacheinander aufdrucken, richtig? Also die Vorlage hat halt diese fettbehafteten und nicht, also wasserabweisend und so weiter. Und das ist halt 0 oder 1 und damit kann ich halt eine Farbe drucken pro Durchgang. Und wenn ich mehrere Farben drucken will, habe ich mehrere Stufen hintereinander. Genau, es sei denn, du hast eben mehrere Druckwerke in einer Druckmaschine hintereinander, so wie du es eben hier an der Zweifarbenmaschine siehst. Da ist es eben so, dass dann beispielsweise in dem einen Druckwerk ein Cyan laufen könnte und in dem nächsten Druckwerk ein Yellow. Also die sich dann auch überlappen und dann kann ich wieder beliebige Farben produzieren. Ja, nicht zwingend überlappen. Die überlappen gerade bei den Rastertechniken, die wir heute haben, vermeidet man eigentlich, weil das eigentlich eher zu Unschärfen führt, sondern du generierst ganz feine Punkte, die jeweils für sich eine eindeutige Farbe haben. Okay, Und unser Auge macht aber aus der diffusen Betrachtung aus größerer Entfernung dann bestimmte Farberscheinungen, die wir dann sehen und die wir empfinden, die aber eigentlich mit den Farben, die, wenn du unter dem Mikroskop oder unter der Lupe guckst, überhaupt nichts zu tun haben. Aber weil du gerade eben Cyan und Gelb sagtest, das ist ja das CMYK-Farbmodell, ganz genau, das Additiv. Oder wie war das nochmal? Nein, additive Farbmodelle kennt man aus dem Bildschirmbereich beispielsweise. Ja. Also ein klassischer Röhrenbildschirm oder auch die heute gebräuchlichen LED-Bildschirme. Ja. Die bestehen ja aus lauter kleinen, feinen Leuchtdioden oder Lichtquellen, nennen wir es mal, die entweder ihre Farbe zu wechseln, ganz schnell zu wechseln in der Lage sind und dadurch uns bestimmte Farbeindrücke erzeugen. Eben so schnell, dass wir diesen Farbwechsel nicht sehen. Ja. Im Fall des Druckes ist es so, dass man eigentlich von diesen substraktiven Farbempfindungen ausgehen muss, wo eben praktisch vom ursprünglichen Farbton Weiß des Papieres über weggenommene Spektralreflexionen ein bestimmter Farbeindruck für die Rezeptoren in unseren Augen entsteht. Okay. Wenn das jetzt eine zweistufige Druckmaschine ist, dann können zwei Farben aufgebracht werden. Ganz genau. Das heißt aber nicht, dass nachher nur ein roter und blauer Farbton auf dem Papier sein kann, sondern durch diese Überlagerung mit den kleinen Pixeln, die du gerade erwähnt hast, kann ich schon Farben mischen. Ja, das wäre so, wenn wir denn solche Aufträge annehmen würden, aber das tun wir typischerweise nicht. Wenn es hier bei uns darum geht, ich sage jetzt mal, bildliche Darstellungen für Kunden zu reproduzieren, dann sind die entweder schwarz-weiß oder sie bekommen eine Tönung, das wäre dann ein Duplex-Druckverfahren. Oder aber wir arbeiten mit Kollegenbetrieben zusammen, weil wir hier üblicherweise die damit verbundenen Techniken, die nötig sind, um einen korrekten Vierfarbdruck auszuführen mit ganz bestimmten Farbwerten, die halten wir hier nicht vor, sondern wir arbeiten, wie wir sagen, strichbasiert. Also bei uns ist eigentlich alles wird mit Volltönen produziert. Das heißt, bei uns ist dieses vielleicht hast du davon schon mal gehört, Pantone-System ist ein immer wiederkehrendes umfassender Begriff. Also fast alle Farben bei uns werden nach dem Pantone-System definiert und so auch gedruckt. Ja, erklär mal noch kurz Pantone. Ich weiß zwar, was es ist, aber das Pantone-System ist ein international gültiges. Wir können da vielleicht mal von der Maschine weggehen, ja, dann ist das auch etwas weniger laut. Das Pantone-System ist ein internationales Farbsystem gleicher Farbmuster, die von einer lizenzierenden Firma, nämlich der Pantone Corporation, hergestellt und vertrieben werden. Und dann gibt es lizenzierte Farbhersteller, die auf Basis der Mischungsverhältnisse, die in diesen Farbbechern vorgegeben sind, für uns Farben anmischen. Oder aber wir schauen in so einen Pantone-Fächer hinein und dort sind dann auch aus ganz bestimmten Grundfarben des Pantone-Systems, die vertrieben werden, sind Farbzusammensetzungen in Bruchteilen angegeben, sodass wir sagen können, nehmen wir ein Beispiel, ein Pantone 463 besteht aus einem bestimmten Anteil einer blauen Grundfarbe und einem bestimmten Anteil einer roten Grundfarbe und dann noch ein wenig schwarz oder deckweiß, dann wissen wir ganz genau, wie diese Farbe zusammengebaut werden muss. Und der Vorteil bei diesem System ist, dass die Farberscheinungen, wenn ich etwas hier in Deutschland produziere, und wir hatten solche Fälle schon, wenn ich etwas hier in Deutschland produziere, dann wird im Allgemeinen, von bestimmten Ausnahmen abgesehen, wird der Farbeindruck eines bestimmten Pantone-Wertes, der dann in New York in den USA auch reproduziert werden soll nach diesem System, der wird praktisch genau gleich sein. Okay. Das ist das Ziel bei diesem System, um ein Corporate Identity CI, was ja heute immer ein Riesenthema ist, Branding in aller Munde, um das eben möglichst detailgetreu, möglichst identisch und weltweit identisch reproduzieren zu können. Das heißt also, sprich mit dieser Maschine, um dann nochmal darauf zurückzukommen, könnt ihr beliebige Farben drucken, indem ihr die entsprechende Pantone-Farbe, wie es jetzt mal einfüllt. Richtig. Ihr könnt bis zu zwei Farben in einem Durchgang drucken, weil ihr habt zwei Druckzylinder-Gummi-Kombinationen. Ja. Und das war's. Also ihr mischt diese Farben dann nicht wieder in der Maschine. Nein. Okay. Das würden wir hier nicht machen. Ja, aber könnte man im Prinzip durch Pixelierung. Nein, wir können das auch. Ja. Also wenn du jetzt zu mir sagst, du möchtest gerne eine farbige Geburtsanzeige partout im Offset-Druck gedruckt haben, was ich dir nicht raten würde, aus Kostengründen, da würde ich sofort beratend tätig werden für dich und würde sagen, nee, das machen wir mal anders. Ja. Dann würden wir das von der technischen Seite her auf jeden Fall hinbekommen. Ja. Das hat dann aber mit der Erfahrung des Druckers zu tun, dann eben aus einer Zweifarbenmaschine durch zwei Druckvorgänge hintereinander. Ja. Also das CMYK-System, du hast das ja selber eben angesprochen, CMYK steht dafür Cyan, Yellow, Magenta und K steht Black. Für Black. Wird immer, also interessant ist, du brauchst ja eigentlich nur Cyan, Magenta und Yellow, um auch ein näherungsweises Schwarz herzustellen. Genau. Und K steht für Key Color, also die Schlüsselfarbe. Aha. Ich finde, das beschreibt es eigentlich viel besser, weil das Schwarz ist nachher das, was also den Kontrast und den Gesamt-Bildeindruck komplettiert. Ja, so kann man sich das vielleicht ganz gut merken. Ja, ja. Und das wäre ohne das Schwarz eben nur sehr schlecht machbar. Ja. Aber tatsächlich reichen die also diese drei Grundfarben, um praktisch alle Farben für das Auge sichtbar zu erzeugen. Das bedeutet aber auch, dass in so einem Fall das Papier sehr exakt an der gleichen Position durch die Maschine laufen muss, damit der Überlapp nachher auch funktioniert. Ja, natürlich. Du hast da Bereiche, Differenzen von, wenn du kannst dir ja vorstellen, wenn du ein also ich bin jetzt schlecht im Kopf rechnen, aber wenn du ein 300er, wenn du ein 300 dpi Raster hast, also 300 Punkte pro Inch, da kann man ja mal runterrechnen, wie weit dann diese Punkte auseinander sind und wie groß die Differenzen sein können, dass es nicht zu einer Diffusion des Druckbildes kommt. Das geht ganz schnell. Ja. Das haben wir aber in ganz vielen Bereichen hier bei uns, dass wir versuchen müssen und dann eben sogar nicht nur innerhalb einer Maschine, sondern sogar übergreifend zwischen verschiedenen Maschinen Druckbilder zueinander passend machen müssen. Und das geht nur durch ganz, ganz sorgfältige Überlegungen, wie man an so ein Projekt herangeht, wenn jetzt viele Druckverfahren gleichzeitig aufgebracht werden sollen und entsprechende Planungen und auch sorgfältiges Arbeiten. Das muss dann also im Druck muss permanent kontrolliert werden, wie genau ist das, was ich da jetzt aufbringe. Man muss dann Bogen mehrfach durch die Maschine durchlaufen lassen und dann testen, ob der Druck, den man beim zweiten Durchlauf für das gleiche Verfahren durchlaufen lässt, ob der wieder genau den Punkt trifft, wo der erste Bogen bedruckt wurde. Ja. Das machen wir ganz häufig, das ist das täglich Brot. Und da gibt es dann diese ganzen Kreise, Punkte und Linien, die sogenannten Passmarken, genau, die man dann immer wieder sieht am richtig. Blattrand genau, oder am Bogenrand. Ja. Das sind Hilfsmittel, um diesen Vorgang etwas zu erleichtern, ja. Aber am Ende des Tages ersetzt es nicht das menschliche Auge, es gibt den sogenannten Papierverzug, das ist ein Thema, mit dem wir ganz häufig zu kämpfen haben, gerade wenn wir Veredelungsarbeiten für andere Druckerei ausführen, das ist so, dass also durch die heute schnell laufenden, aber auch stark farbauftragenden oder auch lackierungsauftragenden Maschinen zum Teil erhebliche Feuchtigkeitsmengen in das Papier hineintransportiert werden. Und Papier ist ein Naturstoff, das hygroskopisch ist. Das reagiert unter Umständen mit erheblichen Längendifferenzen. Yeah. Und wir haben schon Differenzen gehabt auf eine Hunderter Länge eines Bogens von einem Zentimeter. Und das ist eine Menge. Ja, das ist eine Menge. Das passiert dann zum Beispiel auch, wenn dann noch Trocknungsanlagen dazukommen, die dann mit hoher Hitze arbeiten. Da passiert dann das Gegenteil. Da wird der Bogen nicht länger, sondern da wird er verkürzt. Zum Teil dauerhaft verkürzt. Das heißt also, du entziehst dann dem Papier möglicherweise Feuchtigkeit und es wird kürzer und es bleibt dann. Selbst wenn es hinterher die Feuchtigkeit wieder aufnimmt, wird es dann möglicherweise dann die Feuchtigkeit nicht mehr aufnehmen. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du so eine Naturpapierbahn, die mal irgendwann in der Papierfabrik gefertigt wurde. Ja. Und das sind Kilometer von Bahnen. Und die verändert sich auch nur ein ganz klein wenig über diese Produktionsdauer in der Papierfabrik. Dann kannst du dir gut vorstellen, wenn wir dann also eine 100.000er Auflage zu fertigen haben, dass diese Differenz innerhalb der Auflage nicht gleich bleibt. Ja. Das heißt also, du fängst also mit einem, nehmen wir es mal, Schrumpf von 99% am Anfang der Auflage an und kommst möglicherweise dann zum Ende der Auflage hin bei einem Schrumpf von 99,5% an, also einem geringeren Schrumpf, dann hat das zur Folge, dass das, was du ursprünglich mal als Einrichtung justiert hattest, von deiner silbernen Heißfolienprägung, die dir aufgebracht werden sollte, zum Ende gar nicht mehr passen kann. Dass viele, die sich mit der Technik nicht weiter auseinandersetzen, verstehen das gar nicht. Ja. Manchmal verstehen es selbst die Profis selbst nicht und gehen davon aus, dass das hier alles funktionieren muss. Ja. Das wird oftmals übersehen und weil, wie gesagt, bei uns ist das täglich Brot. Übungssache. Und, am Ende des Tages, man kann nicht mehr machen, als den Kunden darauf hinzuweisen, und unterstützend tätig zu sein. Das ist ganz wichtig. Ja, dann gucken wir jetzt am besten mal in die Stahlstichprägeabteilung. Ja. Hier sehen wir unsere älteste Druckmaschine. Also es gibt da noch eine Ausnahme, das kann ich vielleicht später nochmal erzählen. Das ist unsere, also offiziell die Maschine Nummer 2, inoffiziell die sogenannte Horror, weil sie Generationen von Lehrlingen gequält hat. Ich weiß nicht, wer mal jemand auf den Namen gekommen ist, aber irgendjemand hat der Maschine mal diesen Namen gegeben. Ja. Sieht etwas martialisch aus, kann man sagen, ist aber so robust, dass sie tatsächlich ganz viele Dinge schon überstanden hat, unter anderem auch eine Bombennacht in der Hamburger Innenstadt, wo dann also tatsächlich nur noch das Stahlgerüst des Gebäudes stehen geblieben ist. Und die Maschine. Die Maschine hat dann mehrere Jahre draußen gestanden bis zum Kriegsende. Mhm. Auf diesem Stahlgerüst wurde dann zum Kriegsende oben auf diesem Gerüst in Teile zerlegt, im Flaschenzug abgeseilt, entrostet natürlich, weil die dann, das ist ja Stahl, Eisen, die hat kräftig vor sich hingerostet und tut heute noch ihre Dienste für uns. Und für kleine Auflagen setzen wir sie weiterhin ein und mögen sie auch nicht missen. Und das ist jetzt eine Stahlstich. Das ist eine Stahlstichpresse, nennen wir das. Und hier kann man ganz gut sehen, das ist also eine Handpresse, wie wir das nennen, bei der die Handanlage oder bei der die Anlage des jeweiligen Papierbogens von Hand stattfindet. Also jeder Bogen auch einzeln? Jeder Bogen. Und du siehst, die Maschine läuft relativ langsam. Also jedes Ratschgeräusch, was man hier hört, was von einem Zahnradtransporthebel kommt, ist immer ein Druckvorgang. Man sieht hier auf der Vorderseite einen Schlitten, in dem das Werkzeug eingespannt ist. Am besten, wir fangen mal auf der Rückseite an, der Maschine. Geh mal hier außen rum. Also was man hier außer jede Menge alter, angetrockneter Farbe ganz gut sehen kann, sind mehrere Dinge. Erstens ein Schlitten, der sich hin und her bewegt, rauf, runter, der also immer zur Rückseite der Maschine fährt und dann wieder zur Vorderseite der Maschine. In diesem Schlitten eingespannt ist über Kopf das Werkzeug oder ein ähnliches Werkzeug wie das, was wir vorhin in der Stahlstichabteilung gesehen haben. Und auf dem, wie ich sagte, all das vertieft und seitenverkehrt eingraviert ist, was später erhaben und positiv auf dem Produktstoff landen soll. Dann siehst du darunter direkt einen Farbroller, der mit einer ganz zähflüssigen Farbe aus diesem davorliegenden Farbwerk versorgt wird. In diesem Fall ist das eine kunststoffbasierende Farbe, die da eingesetzt wird. Und der Farbroller klappt im normalen Betrieb gegen das Werkzeug gegen und färbt das Werkzeug einmal komplett ein. Ja. Ja. Das sieht man jetzt, wird die Maschine wieder gestartet. Und jetzt kann man gleich sehen, wie der Farbroller, der sich praktisch immer wieder erneuert von dem Farbwerk, einmal immer das komplette Werkzeug einschmiert. Ja. Ganz genau. So, jetzt. So, jetzt ist der Wischtisch dazu geschaltet worden. Jetzt passiert was vergleichbar ist wie der Wischvorgang bei einer Radierung. Und so weit sind wir mit unserem Stahlschiebregeldruck auch nicht entfernt davon. Auf dem Weg nach unten, wenn der Schlitten nach unten fährt, fährt er über einen, ich sag mal, elastischen Wischtisch drüber, über dem eine Papierbahn gespannt ist. Ja. Und diese Papierbahn wischt bei jedem Vorgang die oberflächlich vorhandene Farbe wieder ab. Und das Werkzeug in der Oberfläche sauber, sodass dort überhaupt keine Farbe mehr vorhanden ist. Ja, und nur noch in den Vertiefungen. Und die Farbe verbleibt nur noch in den Vertiefungen. Im industriellen Tiefdruck ist es so, also wenn wir jetzt zu früher, ich weiß gar nicht, ob Bruno ja überhaupt heutzutage noch Tiefdruck ausführt, aber früher war das so, dass die Hochglanzpublikationen ja in aufwendigeren rotativen Bahnverfahren im Tiefdruck gemacht wurden, die besonders farbbrillant waren. Ja. Also geben tut es das schon auf jeden Fall noch. Da ist es so, dass mit einem Rake gearbeitet wird. Da hast du also einen gravierten Zylinder, also der ist so rund, anders als bei uns das flache Werkzeug. Die Platte, ja. Und dann wird praktisch die vorher aufgewalzte Farbe wird abgerakelt mit einem elastischen Rakel. Und dann hat man den ähnlichen Effekt, dass also auch dort wird ja von Näpfchen gesprochen. Da verbleibt eben dann die Farbe nur noch in den Vertiefungen. Ja. Und jetzt ist praktisch das Werkzeug an dieser Stelle, es ist eingefärbt, es ist abgewischt und jetzt fährt das Werkzeug nach vorne. Ja. Vielleicht können wir dann nochmal anschalten. Dann hat man dann... Jetzt sieht man halt, dass die Farbe in den Näpfchen drin ist, also in den Vertiefungen, in der Gravur. Sehen Sie das? Also schön schwarz eingefärbt. Ja. Und so sieht das gleich wieder aus. Jetzt mache ich es aber einmal sauber, weil die Farbe halt sehr schnell austrocknet. Und wenn ich halt so lange jetzt stehen bleibe... Ja. Dann trocknet mir die in dieser Gravur fest. Ja. Und dann dementsprechend habe ich halt... den Effekt, dass er halt nicht mehr richtig ausdruckt. So, und jetzt mache ich das schön sauber. Jetzt ist die Gravur blank. Ja. Und wenn jetzt wieder der Farbdoktor, wieder Farbe aufträgt, geht das in die Näpfchen rein und dementsprechend wischt das nachher schön aus. Ja. Und das machen wir jetzt einfach mal. Genau. Wir lassen es laufen. Genau, das ist ein ganz wichtiger Vorgang. Wird die Wischung, der Wischtisch. Wischen. Ja. Die Farbe. Und jetzt. Geht das nicht an? Also wer interessiert ist, sowas gibt es auch auf YouTube. Da kann man sich das ganz gut angucken. Ja. Ich glaube, ich habe sowas mal online gestellt. Da kann man ganz gut sehen. Von euch sogar? Ja. Okay, ja, wunderbar. Ja. Ja, das sollten wir verlinken. Bitte. Lieber Shownoter, Hörherren, verlinken. Wunderbar, ja. Was dann noch passiert ist, dass also in dem Augenblick, wo das Werkzeug vorne mit diesem Schlitten vorne angekommen ist, wird mit einem Kniehebelsystem, was man hier unten sieht, und einer seitlich angebrachten Schwungscheibe unter sehr hohem Druck eine Gegendruckform eingepresst. Mhm. Und das Ergebnis ist ein erstens erhabener Druck, den man fühlen kann, der so richtig spürbar ist. Oh ja, oh deutlich. Der sehr scharf ist, der sehr farbintensiv ist. Ja. Weil anders als zum Beispiel beim Offsetdruck hat man beim Stahlschiebregeldruck keinen sogenannten lasierenden Farbauftrag, sondern man hat eben einen deckenden Farbauftrag. Das hatten wir vorhin schon, so deckend eben, dass man auch mit hellen Farben zum Beispiel auf dunklen Untergründen arbeiten kann. Aber es bedeutet eben zum Beispiel auch bei einem Schwarz, dass man ein besonders intensives Schwarz erfährt. Also sowas im Offset gedruckt würde immer, allenfalls, wenn du das jetzt im direkten Vergleich zueinander sehen würdest, würde es grau aussehen dazu. Ne? Das sieht schon edel aus, das muss man schon sagen. Und es glänzt auch, im Gegensatz zum Papier. Jetzt. Also wenn man drüber guckt, dann sieht man richtig, dass das... Ja, in diesem Fall, nein, muss ich dir widersprechen, ist in diesem Fall ist kein Glanz gegeben. Also was du siehst vom Glanz her, ist dieses Logo. Ja. Das ist aber in einem anderen Verfahren gefertigt. Ah, ja. Das ist ein Heißfolienprägung. Okay. Das könnte man auch theoretisch im Stahlschichtprägedruck erzeugen, aber in diesem Fall ist es so, dass der Kunde darum gebeten hat, das auf eine andere Art und Weise zu veredeln. Okay. Und in diesem Fall ist es also eine Kombination aus einer Blindprägung, aus einer Hochprägung, wo also nur das Papier verformt wird, und einer Heißfolienprägung. Okay. Also ganz anderes Verfahren. Ja, das schauen wir uns dann gleich als nächstes an. Ja, okay. Also interessant hier eben noch der Gegendruck, der dafür da ist. Das sieht man, wenn man hier schaut. Ja. Das ist das typische Merkmal eines Stahlschichtprägedruckes. Anders als zum Beispiel beim Reliefdruck, das machen wir auch. wo einfach eine erhabene Granulatschicht auf der Oberseite nach einem vorher gemachten Offset oder Buchdruck aufgebracht wird und dann zerschmolzen wird, ist es hier eben so, dass immer noch mit einer Druckerscheinung von der Rückseite zu rechnen ist. Und vielleicht nochmal zur Erklärung, was ich auch mal ganz gerne sage, diese Maschine, wenn die falsch eingestellt wird, dann kann es dazu kommen, dass das Werkzeug zerschmettert wird. Also okay. Diese Maschine ist so kräftig, wenn die also mit voller Tour läuft und ich stelle den Druck falsch ein, dann wird also selbst also eine Stahlplatte kann damit so platt gequetscht werden, dass sie nicht mehr eingesetzt werden kann. Okay, also Finger reinkriegen, keine gute Idee. Nee, das ist keine gute Idee. Oder vor nicht allzu langer Zeit ist es so, dass versehentlich aufgrund einer Technikumstellung haben wir eine zu hohe Druckeinstellung einer Maschine gehabt. Und die Maschine hat sich damit so festgefahren, dass wir die nur mit einem 1,5 Tonnen Gabelstapler wieder praktisch aus sich selbst befreien konnten. Ja. Das war also für alle relativ aufregend. Aber man sieht, die alte Maschine hat auch das sehr gut hinter sich gebracht und funktioniert weiterhin sehr gut. Ja. Cool. Schön. Ja. Und der Grund, warum es Stahlstich druckt, ist eben genau diese Deckfähigkeit, diese scharfen Kanten. Ganz genau. Ja, das ist das ganz Besondere. Wir sagen immer, das ist die Königin der Druckverfahren. Mhm. Darüber gibt es im Grunde genommen nichts mehr. Okay. Das ist sozusagen das Exklusivste, was man bekommen kann. Mhm. Also würde der Sultan von Brunei bei uns seine Visitenkarten bestellen wollen, was er nicht tut, aber wir können ja noch dran arbeiten, dann würde der sich sicherlich für ein Stahlschiff-Premium entscheiden. Okay. So, dann haben wir hier vom Prinzip her das Gleiche nochmal. Ja, sieht genauso aus. Das sieht ähnlich aus, ist größer, läuft schneller. Und ist in der Lage, sehr viel größere Auflagen zu verarbeiten. Automatisiert eben auch. Ganz genau. Der Unterschied bei dieser Maschine ist, dass das grundsätzliche Prinzip genau das gleiche ist. Ja. Nur, dass eben hier die Bogen automatisch zugeführt werden. Man kann sich vorstellen, bei so einer Presse, wenn man also jeden Bogen von Hand in die Maschine einlegen soll. Ich selber habe das mal gemacht, eine Weile in den USA gelebt und selber auch lange an solchen Maschinen gearbeitet. Ja. Das war schon relativ ermüdend. Bei den Amerikanern war es so, dass da die Arbeitskräfte so günstig waren, dass sie also bis Auflagen von 20.000 Druck ungefähr die Leute durchaus die Anlage auch von Hand haben machen lassen. Das wird hier bei uns nicht gemacht. Ja. Also bei uns werden Auflagen ab letztlich ein paar hundert bis ab ungefähr 1.000, die werden sofort auf eine Automatikpresse gegeben und werden dann da ausgeführt. Und dann kann der Drucker sich mehr darauf konzentrieren, dass das Druckbild optimal ist. Qualitätskontrolle. Ganz genau. Ja. Und die Qualitätskontrolle vornehmen und eben weniger sich darum kümmern, dass der Bogen immer wieder rechtzeitig in der Maschine ist. Was also gerade für den Anfänger manchmal ziemlich stressig sein kann. Ja, klar. Ja, man muss immer genau im Takt sein. Also da bist nicht du der Macher, sondern die Maschine ist der Macher. Ja. Und da geht eben schnell auch mal was schief. Ja. Und insofern aber ist das hier die bessere. Hier passiert gerade noch nichts. Also da geht noch kein Papier rein. Nee, das gucken wir uns jetzt los. An. Okay, jetzt wird der erste Bogen zugeführt, läuft in die mechanischen Marken hinein, kommt dann kurz zum Stopp. Ja. Und das Wichtige ist natürlich, dass die Maschine so eingestellt ist, dass der Druck immer genau in dem Moment stattfindet, wo der Bogen auch tatsächlich für diesen ganz kurzen Moment angehalten wird. Und in diesem Fall wird mit einer Lackfarbe gearbeitet. Wir unterscheiden beim Stahlschiff-Prägedruck zwischen zwei Farbvarianten, nämlich Farben, die auf einer Kunststoffbasis, ich sag mal einer Latexbasis aufgebaut sind und die später matt austrocknen. Und solchen Farben wie in diesem Fall, die auf Lackbasis hergestellt sind, wo Lösungsmittel enthalten sind, die dann anschließend verdunsten. Der Unterschied zwischen diesen Farben und den anderen ist eben, diese glänzt. Ja. Auch nach dem Austrocknen ist die glänzend, auch sehr stark pigmentiert. Kann zum Beispiel eben auch sowas sein. Genau, also hier sieht man ganz gut, weil das ist ein Briefbogen, auf dem mehrere Druckfarben aufgebracht worden sind. Ja. Ein Rot, ein Blau, ein Gelb und Grau und dann auch noch Schwarz. Ja. Hier die Schwierigkeit bei diesem Bogen war natürlich zum einen die genaue Registrierung der verschiedenen Farben zueinander. Ja. Oder eben zum Beispiel auch sowas hier. Für ein großes Verlagshaus ein mehrfarbiges Logo zusammengesetzt aus verschiedenen Farben. Auch da ganz kritisch eben, das alles genau passend zueinander zu produzieren. Aber hier hat man einmal eine matte Farbe, das ist also kunststoffbasierende Farbe, vom Kunden ganz explizit auch so gewollt. Und in dem Fall ist es eben eine glänzende Farbe. Beide Farbvarianten haben ihre Berechtigung. Ja, die matten Farben sind etwas einfacher zu verarbeiten, weil sie sehr viel schneller austrocknen und weiterverarbeitet werden können. Bei solchen Farben ist es so, dass nach jedem einzelnen Druckgang der Bogen erstmal 24 bis 48 Stunden zwischengelagert werden muss und trocknen muss auf solchen Hürdenwagen. Die werden dann ausgelegt in so lang ausgefächerten Papierbahnen und kann eben dann erst wieder zum nächsten Arbeitsschritt weiterverarbeitet werden. Ja, ja, ja. Schön. Ja. Das sieht wirklich gut aus. Also es ja, es ist schon ungewöhnlich. Also ja. In der freien Wildbahn als ich sag mal vorsichtig Otto Normalverbraucher wird man sowas nicht allzu häufig sehen. Aber in ganz bestimmten Kreisen ist sowas eben ganz wichtiges Merkmal für Geschmack, ja, ja. Und auch den Willen, das eigene Unternehmen, ja, auf besonders exklusive Weise darzustellen. Ich habe vor langer Zeit mal beim Edelmann in Heidenheim in der Druckerei, ja, gearbeitet. Die machen ja auch so etwas noblere Verpackungen, viel, ja, für Parfüms und solche Geschichten. Ja, ja, ja. Und die haben eben auch teilweise mit glänzenden Farben gearbeitet. Ich habe, ja, keine Ahnung, was da technisch dahinter gesteckt, ja, ist, ja, aber da habe ich mal ein, ja, bisschen Kontakt gehabt da dazu. Ja, ja, die stehen ja heute so. Nach wie vor florierendes und, ja, ja, ein großes Unternehmen, die, ja, die eben nach wie vor auch für sehr exklusiv veredelte Produkte stehen. Ja. Die sind hauptsächlich im Großbogenformat angesiedelt. Und genau, die machen Verpackungen, ja, natürlich. Ja, und die Verpackungen haben dann, ja, eben die Bedruck-Aspekte, ja, ja, und da kam das halt dann dazu. Ja, ja, das, ja, ist mir auch ein Begriff. Schon mal, als ich damals mit der Ameise die Druckbögen dann fortgefahren habe, ist schon mal, danke, so eine komplette Palette umgefallen in der Kurve. Oh, das war toll. Echt ärgerlich, alles wieder aufsammeln da ewig. Naja, lang. Und der Schaden, der finanzielle Schaden wird ja dann sicherlich auch noch erheblich sein. Die hat man schon weiterverwendet. Okay. So, jetzt gehen wir mal in unsere Heißfolien- und Prägeabteilung. Mhm. Also hier machen wir keine Tiefdruckverfahren, wie eben jetzt in dem Stahlschiebbereich, ja, sondern in diesem Bereich werden Drucke ausgeführt, die als Heißfolienprägung gefertigt werden oder auch als Blindprägung. Ganz häufig sind das hier Veredelungsarbeiten für andere Druckereien. Und hier machen wir zum Beispiel Effekte, die eben glänzend Silber, ja, sein können, sowas in, ja, der Art. Ja, ja, ja. Oder die rein geprägt sein können. Jetzt können wir mal eben schauen, ob hier gerade aktuell was läuft. Hier an dieser Maschine zum Beispiel, wir sind jetzt, also in der Druckbranche sind wir voll in der Weihnachtszeit, wie du sehen kannst. Ja. Hier wird ein roter Tannenbaum gefertigt für ein Transportunternehmen. Und hier geht es darum, den Tannenbaum mit einer roten Heißfolienprägung erstmal nur auf das Papier, farbig, nur glänzend auf das Papier aufzubringen. Und im nächsten Schritt soll das Ganze dann aber auch noch hochgeprägt werden. Das Ganze, mhm, soll dann auch erhaben sein. Also wenn, aber, mal, wenn, okay, du das also mal so kurz in die Hand nimmst, ja, ja, dann, ja, ist es so, dass uns also dieser Bogen jetzt von einer Druckerei angeliefert wird, die selber diesen schon vorhandenen Offsetdruck ausgeführt hat. Ja. Und wir sind dafür zuständig, jetzt eben in dieser exklusiven und, ja, und hochwertigen Form diese Veredelung vorzunehmen, indem eben dieser glänzende und fühlbare, ja, erhabene, ja, Tannenbaum aufgebracht, ja, wird. Und wenn du jetzt sagst, Heißfoliendruck, wird dann wirklich die Folie aufs Papier aufgedruckt oder dient die Folie als Medium, um zu drucken? Die Folie ist der Träger, sagen wir. Okay. Also da gibt es Firmen, die sich ausschließlich mit der Herstellung solcher pigmentierter Folien auseinandersetzen. Und man stellt sich eine transparente Folienbahn vor, ja, die von dem Folienhersteller mit verschiedenen Trennhaft- und Pigmentschichten versehen wird. Also man kann sich vorstellen, als allererstes kommt der Folienträger, dann wird darauf eine Schicht aufgebracht, meistens auf Wachsbasis, und das wird dann im Tiefdruckverfahren aufgebracht, bei denen über so Walzenverfahren, wo als erstes eine Trennschicht aufgebracht wird, damit das, was auf dieser Folie dann aufgebaut wird, in Form von Farbschichten etc., später dann eben richtig auf das Papier übertragen werden kann. Mhm. Also unser Bedruckstoff ist ja immer ein Papier. Ja, ja. Eine Heißfolienprägung findet man heute in ganz vielen anderen Bereichen. Also wenn man sich zum Beispiel ein Auto anguckt, die Firma VW ist ja nun gerade in aller Munde, und sich das typische Logo an einem VW anschaut, es glänzt ja und ist Silber. Ja. Im Allgemeinen ist das eine Heißfolienprägung, die da drauf, mhm, ist. Also, okay, dieses glänzende Silber ist ein mit einer Silikonwalze aufgebrachtes eine Silberbeschichtung. Aber die Tatsache, dass es glänzt, liegt ja an der Farbe, an den Pigmenten. Richtig. Und nicht an dem Druckverfahren. Aber wahrscheinlich kann man diese Art von Farben nur mit diesem Druckverfahren verarbeiten. Oder warum machen wir eine Heißfolienprägung statt einfach nur einen Tiefdruck mit einer Farbe, die glänzt? Weil du nicht den Glanz erzeugen kannst und auch hier wieder nicht die Pigmentintensität, wie du es jetzt eben in diesem speziellen Fall mit der Heißfolienprägung erzeugst. Okay. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Hier sehen wir eine Rolle mit einer goldenen Heißfolie. Ja. Und diese goldene Heißfolie, wirst du selber sagen, die ist richtig hochglänzend. Die sieht aus wie so ein neuer Ehering, meiner ist schon ein bisschen abgetragen. Also das sieht richtig aus wie Gold. Ja. So stellt man sich das vor. Ja. Aus diesem Bereich kommen übrigens auch diese Formen ursprünglich. Die meisten großen Anbieter heutzutage haben mal damit angefangen, Blattgoldfolien herzustellen. Mhm. Früher wurde das gemacht, indem man kleine Klümpchen Gold zwischen Buchseiten gelegt hat und dann mit massiver Gewalt platt geklopft hat. Also die haben dann mit dem Hammer immer wieder auf ein Buch draufgeschlagen, in dem so ein kleines Blattgoldkörnchen drin war. Und irgendwann ist dieses Körnchen dann zu einem Goldblatt geworden. Ja. Und das haben die verkauft. Und irgendwann sind die halt mal auf die Idee gekommen und gesagt, was sollen wir mal diesen teuren Vorstoff Gold verwenden? Das macht ja gar keinen Sinn. Das kann man vielleicht auch anderweitig hinbekommen. Und so ist es dann eben entstanden, dass die dann gesagt haben, naja, also man würde so eine Goldfolie, die könnte man sicherlich auch erzeugen, indem man das ein bisschen anders aufzieht. Und das machen wir doch mal, indem wir ein Orange auf einen Träger aufdrucken. Tatsächlich ein Orange ist das, was man dafür benötigt. Und dann wird das Ganze anschließend mit einer dünnen silbernen Schicht belegt. Und das kann zum Beispiel ein Aluminium sein oder irgendwas, was glänzt. Kann natürlich auch ein Echtsilber sein, denke ich mir. Aber in vielen Fällen wird das wahrscheinlich ein Aluminium sein, was also im Mühbereich aufgetragen wird und eben von vornherein dünn ist und nicht erst dünn gemacht werden muss. Und der optische Eindruck, der dabei rauskommt, ist ein Gold. Mhm. Und das kann ein warmes Gold sein, das kann also ein eher rötliches Gold sein. Und wenn du da vorne schaust, da siehst du also verschiedenste Folienrollen, die wir hier lagern, die wir vorhalten, wenn heute ein Kunde kommt, von dem wir also gestern noch nicht wussten, dass er was benötigt, was häufig der Fall ist. Den Termindruck gibt es überall. dann ist natürlich so, dass wir da ein gewisses Lager vorhalten. Ja. Da haben wir also unterschiedlichste Farben. Also ich kann jetzt nur schätzen, wir haben da bestimmt 400 verschiedene Folienfarben, die wir hier dauerhaft bevorraten und die dann schnell in die Maschine genommen werden können. Erklär doch mal, wie das Verfahren funktioniert. Ich bin nicht sicher, ob ich schon verstanden habe. Ja, das erkläre ich dir jetzt. Du siehst bei dieser Maschine, siehst du diese gespannte Folienbahn und eine Rolle, die dann durch den Druckbereich durchgeführt wird. Ja. Und dahinter siehst du ein aufgeheiztes Bett. Aha. Und dieses aufgeheizte Druckbett hat eine Temperatur, je nachdem, was da so gemacht wird, zwischen 100 und 180 Grad. Ja. So in dem Bereich wird sich das typischerweise abspielen. Und dann hast du ein Hochdruckwerkzeug. Und dieses Hochdruckwerkzeug ist dafür da, eben den Kontakt zwischen der von uns zugekauften und vorproduzierten Folie, die eben aus diesen verschiedenen Klebetrennen und Farbschichten besteht. Ja. Und diese Folie auf den Bedruckstoff aufzusiegeln, wenn du so willst. Also dieses, wie hast du gesagt, Druckbett, ist im Prinzip eine Positivform aus einem stabilen Metall dessen, was bedruckt werden soll. Richtig. Ein Stempel. Ja, ganz genau. Wieder ähnlich, wie ich vorhin schon sagte, also vielleicht für die bessere Vorstellung wie ein Kartoffeldruck, wo all das, was später erscheinen soll, eben erhaben sein muss. Hatte ich schon mal erwähnt. Ganz genau. Ja, und dieses Aufgeheizte, das Werkzeug selbst nimmt natürlich die gleiche Temperatur ein wie das Druckbett selbst und presst eben dann die Pigmentschichten, die bisher jetzt noch auf diesem Träger sind, auf das Bedruckmaterial. Ja. Vielleicht können wir uns das mal anhören und ansehen. Dann kriegt man da auch eine etwas bessere Vorstellung. Es wird einmal die Folienbahn gespannt. Ja. Damit es da keine Falten gibt und nicht möglicherweise das Werkzeug dabei zerstört wird, was passieren kann. Mhm. Auch wieder wegen den hohen Drücken. Ganz genau. Ja, so dass jeweils mit jedem von diesen Zischen, was man da hört, wird quasi ein Bogen gegen das Werkzeug gedrückt. Ja. Und jetzt siehst du, dass hier also relativ farbintensiv und pigmentintensiv weiterlaufen lassen. Ja. Das Image, was du eben auf dem Werkzeug, auf dem Hochdruckwerkzeug siehst, dann im nächsten Schritt dann übertragen wird. Ja. Am ehesten vergleichbar ist es vielleicht noch mit einer Schreibmaschine. Dann auch das Farbband, wo von hinten der Stempel kommt und die Farbe gegen das Papier drückt. Ganz genau. Ja. Und erklär mir nochmal, warum man jetzt für diese speziellen glänzenden Farben dieses Verfahren verwendet. Warum kann ich nicht eine rot glänzende Farbe in eine Tiefdruckmaschine tun? Also es gibt immer viele Wege, die nach Rom führen. Ja, okay. Hier ist es so, dass du eine besonders gleichmäßige Pigmentverteilung hast. Mhm. Wenn du ein Stahlschiebprägedruck nimmst, dann wirst du und den großflächig ausführst, das hätte man hier sicherlich machen können, der wäre von den Kosten her höher gewesen. Mhm. Der Kunde hat sich in diesem Fall dafür entschlossen, eine Variante zu wählen, die zunächst mal, ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass bei dieser Version auf der Rückseite kaum oder gar keinen Gegendruck zu sehen ist. Beim, du entsinnst dich beim Stahlschiebdrehdruck, wirst du immer einen Gegendruck erkennen können. Das ist hier also zum Beispiel nicht gegeben. Und du hast aber dann auch bestimmte Effekte, die du mit, die jedes Druckverfahren für sich innehat. Kommen wir nochmal zurück auf die, zum Beispiel auf dunkle Materialien oder auf vielleicht leicht eingefärbte Materialien, die dann dazu führen, dass sie die Farbe verändern. Bei diesem Verfahren ist es so, dass man eben auch relativ deckend aufsiegeln kann. Und in diesem Fall eben ohne Gegendruck. Du hast hier eine höhere Farbintensität, eben auch kein lasierendes Druckverfahren wie beim Offsetdruck. Lasieren heißt ausfranzen. Lasierend heißt, dass du eine so dünne Farbpigmentübertragung hast, dass du immer noch den ursprünglichen Farbuntergrund durchschimmern siehst. Okay. Also nimm eine Lasur bei einem Holzhaus, dann wirst du immer noch die ursprüngliche Struktur des Holzes erkennen können. Also wenn du dir einen Offsetdruck unter einer stark vergrößernden Lupe anschaust, wirst du immer noch einzelne weiße Papierfasern erkennen können. Bei einer Heißfolienprägung, wenn du die aufgebracht hast oder auch beim Stahlschiebdrehdruck, ist es so, dass du von der Papierfaser nichts mehr siehst, sondern die ist komplett abgedeckt und da liegen also komplette Farbpigmente drüber, die also die darunter liegende Papierfaser nicht mehr sehen lassen, die das komplett wegdecken. Und am Ende des Tages muss man sagen, also ja, es gibt, wenn ein Kunde zu uns kommt, ist es ganz häufig so, dass die Verfahren sich zum Teil gegenseitig ersetzen. Also der eine sagt, nee, es soll also besonders glatt sein in der Oberfläche und mir gefällt eigentlich die Variante mit der Heißfolienprägung besser. Ein anderer kommt und sagt, nee, also das Handwerkliche beim Stahlschiebdrehdruck, das ist es, was mich gerade anmacht und das reizt mich unheimlich und das ist für mich sowieso das schönere Druckverfahren, auch aufgrund der haptischen Erfahrungen, denn all diese Verfahren unterscheiden sich, das ist ja bei uns das Thema, immer dreidimensional, immer haptisch, immer auch Gefühl dabei. Die unterscheiden sich eben auch immer über den haptischen Eindruck. Also der eine sagt eben, er mag dieses leicht, nennen wir es mal, dieses glatte bei der Heißfolienprägung lieber. Der andere sagt, nee, also ich finde das eigentlich viel schöner, wenn das so ein bisschen rubbelig, knubbelig, rau ist in der Oberfläche. Das finde ich besser. Und der wird sich dann eben dann für ein anderes Druckverfahren entscheiden. Okay. Ja? Und ein Reliefdruck ist ein weiteres Verfahren, was wir auch fertigen. Da ist es eben, also ich sagte das vorhin schon, das ist heute leider nicht in Betrieb. Da wird eben ein Kunststoffgranulat auf eine frisch gedruckte Farbe aufgedruckt und wird anschließend großflächig aufgestreut, nicht aufgedruckt. Also man nimmt einen frischen Druck, den man gerade aus der Offset-Maschine herausbekommt und bestreut diesen Druck mit einem Kunststoffgranulat, was sehr fein ist. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Mehl, wie so ein Zuckergranulat, etwas feiner in der Struktur. Und dann haftet dieses Granulat nur an den frisch bedruckten Stellen. Im nächsten Schritt kommt eine Absauganlage, die dieses Granulat wieder absaugt. Da, wo es nicht haftet, dann wird das Granulat da wieder runtergenommen. Und dann hast du einen Heizvorgang, der dem Anschluss angeschlossen ist, so bei 150 bis 200 Grad, der dann dieses Granulat zu einer transparenten und homogenen Schicht zerfließen lässt. Und was du hast, ist auch dann an dem Stahlstich zunächst mal ähnliches optisches Verfahren, also eine fühlbare Beschichtung, die darunterliegende Farbschicht lasierend in diesem Fall, also nicht so intensiv beim Offsetdruck freigibt. Und es ist aber eine kostengünstige Möglichkeit, um dann auch mehrere Sorten Visitenkarten gleichzeitig zu fertigen. Beim Stahlschiebdrehdruck ist es meistens so, dass man, hast du ja gesehen, vorhin an der Handmaschine, dass man solche Auflagen häufig als Einzelnutzen fertigt, sagen wir dazu. Also eine Karte pro Druckvorgang. Ja. Bei Reliefdruck-Visitenkarten ist es häufig so, dass wir da 8, 10, 12 oder wie viel auch nutzen, immer dann in einem Druckvorgang ausführen können, die dann hinterher auseinandergeschnitten werden. Genau, weil der Reliefdruckvorgang eigentlich flächig ist und da muss man nichts mit der speziellen Struktur tun. Ganz genau, dafür hast du da eben wieder Nachteile. Du wirst beim Reliefdruck niemals so scharf werden können. Man kann sich vorstellen, so ein Korn hat einen bestimmten Umfang und das Korn wird manchmal präzise an der Stelle landen, wo man es gerne möchte, nämlich in der Mitte einer feinen Linie. Ja. Manchmal wird das Korn aber auch an der Seite einer feinen Linie landen und wird dann da trotzdem zerschmelzen und das führt zu einer gewissen Diffusion des Druckbildes. Also es wird so ein bisschen unscharf, aber dafür ist es eben auch günstiger. Das ist eben der Vorteil. Man hat einfach nicht ganz die Qualität, aber hat dafür auch eine geringere Kostenbelastung. Ja. So, das Gleiche, was wir an diesen Maschinen im Flach-Flach, also jetzt haben wir ja wir haben sogenannte Tiegel gesehen, Heidelberger Tiegel. die sehr begehrt sind, weil gerade diese Maschinen von Heidelberg in nur relativ kleiner Stückzahl gefertigt wurden, für ein Weilchen in den 80er Jahren. Und wir haben damals das Glück gehabt, einige von denen ergattern zu können. Und die sind bei uns bis heute auch noch erfolgreich im Einsatz. Das Gleiche, was wir eben an diesen Flach-Flach-Maschinen machen, machen wir in diesem Bereich hier vorne größer. Flach-Flach heißt flaches Werkzeug, flaches Papier ganz genau. Entschuldigung, ja. Also hier hat man eben also die Druckstockbefestigung, die flach ist, und man hat auch den sogenannten Gegendruck, der also dann praktisch das Material an die Druckform heranführt, der dann genauso flach ist. Ja. Kurze blöde Zwischenfrage, warum hat die Heidelberg Maschine einen Mercedes Stern drauf? Das hängt damit zusammen, dass wir für Mercedes Aufkleber gefertigt haben. Okay. Und offensichtlich hat sich ein Mitarbeiter mit dem selbstgefertigten Mercedes-Aufkleber verwirklicht. Ich dachte, Heidelberg hat zwischendrin irgendwann mal Daimler gehört. Nee, ich glaube, die Verbindung, die hat es nie gegeben. Wenn die auch in einem ähnlichen Qualitätssegment unterwegs sind, die beiden Firmen, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Hier sehen wir eine Heißfolienprägepresse, mit der wir aber auch Blindprägungen ausführen. Blindprägung heißt? Blindprägungen sind farblose Prägungen. Ah, okay, also das nur sehen wir jetzt. Das sehen wir vielleicht in einem Weilchen noch, wenn wir Glück haben, können wir das auch noch sehen. Das ist also ein Verfahren, wo mit einer auch Tiefdruckform eine Vertiefung oder Erhöhung oder auch beides gleichzeitig ausgeführt werden kann. Also da wird dann nur das Papier, nur in Anführungsstrichen bei uns sehr kunstvoll, weil zum Teil in aufwendig gestalteten dreidimensionalen Wappen oder mit fließenden Veränderungen eben Prägungen in Papier ausgeführt werden, die dann eben für sich ohne Farbe stehen. Ja. Und die man also durch das Licht- und Schattenspiel dann besonders gut erkennen kann. Mal grad, du redest immer von Papier und natürlich ist es auch Papier. Ja. Aber eigentlich sind das alles Kartons bestimmter Dicke, also auf Papier im Sinne von Druckerpapier geht das alles nicht, diese Verfahren. Doch, sinnvoll, also wir arbeiten, die geringsten Grammaturen, die wir hier verarbeitet haben, waren früher sogenannte Luftpost. Ja. Das gibt es ja schon lange nicht mehr. Das ist aus Zeiten, als die Post tatsächlich für geringes Gewicht auch noch Nachlässe gewährt hat. Aber die Zeiten sind ja lange vorbei. Ja. Also eine typische Grammatur, die im Briefbogenbereich bei uns eingesetzt wird, weil immer höherwertig. Ja. Also ich sag mal, wenn du in den Handel gehst, dann wirst du eine klassische Grammatur, also ein Gewicht, Grammgewicht von Papier verwenden, was so zwischen 60 und 80 Gramm. Genau, 80 ist, glaube ich, das türkische Laserdruckerpapier. Genau. Das wäre also, das würde man bei uns vermeiden. Ja. Es sei denn, dass Porto-Erwägungen da eine Rolle spielen. Typischerweise wird bei uns ein aufwendig gemachter Briefbogen auf Material nicht unter 100 Gramm gefertigt. Eigentlich eher auf 110. Ja. 120, manchmal sogar 130 Gramm Material. Ja. Das sind dann schon relativ kräftige Bögen, die man in der Hand hält. Das ist aber noch keine Pappe. Also das ist für uns unbedingt noch Papier. Einverstanden. Ja. Und wenn wir jetzt Veredelungen vornehmen, dann ist das ganz häufig eben auch Papier. Ganz aktuell, gut, das ist jetzt eine Weihnachtskarte, aber sagen wir mal, das hier für einen Pralinenhersteller, der also jetzt gerade diese Marke neu auf den Markt bringen will. Ja. Und da muss man klar sagen, das ist auch ein Papier. Da werden so kleine Anhängerchen draus gemacht. Und unser Job in diesem Fall war zum einen, das hier ist das eine Druckverfahren nicht drauf, eine hochwertige Heißfolienprägung auszuführen mit diesen Mustern. Ja. Da sind eigentlich, da ist zunächst mal natürlich der Hingucker ein wichtiger Faktor. Ja. Aber was bei solchen Sachen auch eine wichtige Rolle spielt heutzutage, ist eben die Sicherheit. Das ist ein Thema, was nicht so... Nein, was nicht so... Naja, also natürlich unterliegen solche Hersteller auch bestimmten Vorgaben, was für Material eingesetzt werden darf, was da drauf sein darf, ob möglicherweise dann eben Bestandteile der Verpackung sich auf die Nahrungsmittel, die in dieser Verpackung enthalten sind, übertragen. Das ist ein Thema. Aber Plakate sind ja ein Thema heutzutage. Also wie willst du verhindern als Markenhersteller, dass du nicht möglicherweise böse Jungs im fernen Osten unterwegs hast, die für ganz kleines Geld dein Produkt reproduzieren und für viel, viel weniger Geld in deutsche Länder einspeisen und dann hier vertreiben und möglicherweise eine sehr viel höhere Spanne damit generieren, als es dir möglich wäre. Mhm. Einfach nur, weil sie es schaffen, deine Verpackung zu reproduzieren. Ja. Und je komplexer ein Druckverfahren natürlich ist und je aufwendiger der Weg dorthin, sprich nicht? Also welchen Aufwand wird ein kleiner Nachmacher betreiben wollen, um eine Verpackung genau gleich aussehen zu lassen? Wird er eine Stahlstichprägung aufbringen wollen oder in diesem Fall eben eine Heißfolienprägung oder was ja auch ein Thema ist, man sieht das an diesen glitzernden Folien da hinten. Es gibt ja auch die Fraction-Folien, nennen wir die, Hologrammfolien auch bezeichnet, die dann eben so in Regenbogenfarben schillern können. Sowas ist dann auch nicht kopierbar auf einem Farbkopiersystem, so 1:1. So einen Aufwand wird ein Plagiathersteller möglicherweise nicht betreiben können oder wollen. Ja. Da kommen wir ins Spiel und liefern eben den Kunden die Sicherheit, die sie benötigen, um ihre Produkte eben fälschungssicher zu machen. Microsoft wird auf seinen Windows-Packungen ein kleines Hologramm aufgeprägt, übrigens als Heißfolienprägung verwenden. Auf Kreditkarten macht man das, um sie eben weniger fälschungssicher zu machen, weniger fälschungsmöglich zu machen. Bei solchen Sachen wird das eben auch gemacht. Wie prägt man mittels Heißfolienprägung ein Hologramm auf? Da ist wichtig, dass du eine Vorbereitung, also das Hologramm als solches wird erstmal von dafür spezialisierten Firmen hergestellt. Also die klassischen Folienhersteller befassen sich eigentlich fast alle auch mit dem Thema Hologramm. Und die haben ein sehr stringentes Verfahren, um sicherzustellen, dass nicht Hans und Franz um die Ecke kommt und sich ein beliebiges Hologramm herstellen lässt. So, da gibt es also verschiedene Umsetzungsverfahren, die dann eben aus diesem, frag mich jetzt nicht, wie der genaue technische Hintergrund läuft, da wird er mit parallelen Lichtquellen, kohärenten Lichtquellen gearbeitet. Aber da stecke ich nicht so genau im Thema, was jetzt die eigentliche Anfertigung dieser Hologramm-Druckstöcke und Vorlagen anbelangt. Aber das fertige Produkt, was wir bekommen, ist auch eine Rolle mit einem Markierungsfeld, das uns die genaue Positionierung des Hologrammes beim Weitertransport in der Maschine ermöglicht. Also stell dir vor, eine Rolle und da sind lauter kleine Beethoven-Köpfe, wie für die Deutsche Bank EC-Karte drauf. So, die sind alle hintereinander da drauf. Und dann kommt eben unser Bogen, der zugeführt wird. Und mit jedem Bogentransport wird auch einmal die Folie in der Druckmaschine einmal um einen bestimmten Wert weiter transportiert. Und dadurch wird dann mit dem immer gleichen Umrisswerkzeug, was man dann nur noch benötigt, weil die eigentliche optische Erscheinung des Hologramms ist schon in der Folie verarbeitet, wird dann das Hologramm auf das Papier übertragen. Damit unterscheiden sich aber auch solche Folien von diesen Folien, die wir gerade gesehen haben. Weil die Folien, die man bei dem Heißfolienprägung, das war ja nur die Farbe in der Folie. Das Motiv war nicht in der Folie, das war ja im Werkzeug. Jetzt im Falle von den Hologrammen ist das Motiv in der Folie und wird eigentlich nur noch aufgepresst. Und das ist insofern eigentlich kein wirklicher Druckvorgang in dem Sinne. Doch, der Vorgang ist genau der gleiche. Also die Folie, musst du dir vorstellen, ist genauso aufgebaut. Ja, aber sie bringt eben das Motiv schon mit. Die hat das Motiv schon mit dabei. Ja. Das ist, womit kann man das vergleichen? Mir will jetzt kein richtiges Beispiel einfallen, aber du hast einfach in einem Fall hast du eine uniforme, unifarbende Folie und in dem anderen Fall ist halt das Muster schon mit drauf. Vergleich es mit dem Einpackpapier, was einmal nur rot ist und was einmal schon die Muster mit drauf ist. Karo-Papier. Der Vorgang des Einpackens ist immer der gleiche. Und in dem Fall eben die Übertragung mit den Haft- und Trennstoffen, die auf der Folie schon vorbereitet sind, dieser Vorgang ist immer der gleiche. Du musst es übertragen. Mhm. Es gibt zwar auch andere Verfahren, heutzutage auf kalter Basis, sogenannte Kaltfolienveredelungen, wo man mit Primern arbeitet, also mit Klebschichten, die man in Druckwerken aufbringt, wo dann eine etwas anders aufgebaute Folie diese Pigmentschichten dann auf das Papier überträgt, wird aber heutzutage primär im Verpackungsbereich eingesetzt, auf großformatigen Maschinen, schnell laufenden Maschinen und meistens auch inline hinter einer bereits existierenden Druckmaschine, wo es einfach darum geht, eine möglichst aufwendige Verpackung möglichst schnell dann gefertigt zu bekommen. Ja. Und dann ist da gleich noch eine Stanzeinheit dahinter. Nimm dir eine Golfballverpackung, die dann so ein bisschen glitzert und glänzt und so. Ja. Häufig ist das heutzutage dann nicht mit einer Heißfolienprägung gemacht, sondern mit einer Kaltfolienveredelung. Okay. Aber bei uns ist es so, dass wir spezialisiert sind auf kleine und mittlere Auflagen, bei denen sich einfach diese Kaltfolienveredelungsvariante nicht lohnt. Da kommen wir dann ins Spiel und können glänzen. Wolltest du noch was zu dieser Blindpräge-Monstermaschine hier sagen? Ja, das ist keine reine Blindpräge-Monstermaschine. Okay. Was das ist, es ist eine ehemals als Buchdruckmaschine gebaute Maschine. Mhm. Also man muss sich vorstellen, so eine Maschine hatte früher ein relativ monströses Farbwerk noch mit angegliedert und es wurde gearbeitet mit klassischen Lettern, also so wie man diese hast du vielleicht mal gesehen, Bleisatzbuchstaben, genau, die wurden also in großen schmiedeeisernen Rahmen wurden genau, die dann die Buchstaben verbaut, eingesetzt quasi. Und die haben dann auch wieder als ganz normale Hochdruckform im Prinzip, oder erstmal das heißt genau. Hochdruck, Gegenteil vom Tiefdruck? Ja, ah, genau. Okay. Das war Hochdruck. Buchdruck ist eine Hochdruckvariante, was wir übrigens mit diesen kleinen Tiegelpressen da vorne auch machen. Ja. Wir nennen das aber heute nicht mehr Buchdruck oder Hochdruck, sondern wir nennen das Letterpress. Okay, das ist einfach, genau. Das kommt aus dem Amerikanischen. Die Amerikaner haben das mal entwickelt. Im Boston-Bereich ist das mal so entstanden. Mittlerweile dann ist es dann irgendwann nach Kalifornien gegangen. Die haben das so ein bisschen verfeinert im San Francisco-Bereich und irgendwann ist es dann zu uns rübergekommen. Und seit mittlerweile auch schon, ich glaube, über 10 Jahren machen wir das auch hier, dass wir für Kunden Letterpress-Produkte anbieten. Da ist das Interessante, dass mit sehr viel Druck in das Papier hineingepresst wird. Also der Druck, den du nachher siehst, ich kann dir später auch noch Muster zeigen, ist dann in Papier vertieft. Ja. Was auch ein ganz interessantes Spiel oder eine ganz interessante Variante ist, weil noch mehr Schattenwirkung stattfindet in Kombination mit etwas gröberen Farben und etwas gröberen Werkzeugen und meistens auch sehr voluminösen und flauschigen Materialien ist das eine tolle Methode, um eben auch exklusive Einladungen, Visitenkarten, Geburtsanzeigen oder dergleichen anzufangen. Was haben jetzt da die Amis erfunden? Weil der Buchdruck an sich gibt es ja schon länger. Den hat er, glaube ich, Martin Luther oder wer war das? Nee, nicht Martin Luther, aber irgend so ein anderer, der da Bibeln gedruckt hat. Der Herr Gutenberg. Du meinst den Herrn Gutenberg. Aber der hat doch Luthers Bibeln gedruckt. Mit Tod, Ritter und Teufel. Irgendwie war doch da was. Das war jetzt peinlich. Nein, da hat es Verbindungen gegeben, in der Tat. Nein, also die Amerikaner haben natürlich nicht den Buchdruck erfunden, aber wie immer ist es bei den Amerikanern so, dass die also es schaffen, aus der Not eine Tugend zu machen und haben also dieses Produkt einfach weiterentwickelt. Die hatten einfach das Bedürfnis, neue Produktvarianten auf den Markt zu bringen und irgendjemand oder auch mehrere sind dann auf die Idee gekommen, eben mit dem vorhandenen Maschinenpotenzial, was sie noch stehen hatten aus alten Zeiten, was Neues zu generieren. Und ich habe bis vor kurzem, gerade kürzlich ist ein Mitarbeiter in Rente gegangen, der noch ein richtig gelernter, von Pike auf gelernter Buchdrucker gewesen ist, also der an solchen Maschinen seine Lehre absolviert hat und eben früher Zeitungspublikationen auf solchen Maschinen produziert hat. Ja. Und der hat immer gesagt, nein, ich muss mit so wenig Druck wie möglich arbeiten. Ich darf nur gerade so viel Druck an der Maschine einstellen, dass die Farbe gerade eben vom Druckstock auf das Papier übertragen wird. Und keine Vertiefungen erzeugt. Bloß keine Vertiefungen. Ah, ja, okay. Kann man sich ja vorstellen. Früher war es natürlich auch so, da wurden Bücher gedruckt, Buchdruck. Und da wurde eben auf beiden Seiten, die Seiten sollten ja von beiden Seiten bedruckt sein. Ja. Und da wollte man ja um Gottes Willen nicht dann immer noch den Buchstaben von der gerade gelesenen Seite nochmal in geprägter Form vor sich sehen, sondern man wollte natürlich nur die Buchstaben lesen können. Da ging es ja darum, was will man damit machen und damit erreichen. Und es hat also Jahre gedauert, bis ich es also tatsächlich geschafft habe, diesen Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass er doch bitteschön also mal den Druck mit etwas mehr Schmackes ausführt. Ja, und damit so, man den Effekt und so wie hinkriegt. Der Kunde das gerne möchte, nämlich mit viel mehr Sichtbarkeit und mit mehr, was eben immer wieder ein Thema ist heutzutage und gerade bei uns, eben mit mehr Haptik. Haptik, ja. Das ist immer das Thema. Ja. So, und an solchen Maschinen machen wir zum einen Blindprägung, eben aber zum anderen eben auch Heißfolienprägung wie in diesem Fall, da ist dann eben eine elektronische Zugeinheit irgendwann mal anstelle des Buchdruckwerkes angebaut worden. Das ist computergesteuert, da kannst du dann sagen, die Folie fährt um eine bestimmte Anzahl von Zentimetern weiter, macht das 10-mal und nach 10-mal fährt sie nochmal ein ganz großes Stück weiter, um eben möglichst sparsam mit der eingesetzten Folie umgehen zu können. Kann man sich vorstellen, wenn da mehrere Objekte drauf sind, dann kann man dadurch eben sehr viel sparsamer arbeiten. Ja, Verschnittoptimierung ist sowieso immer ein Thema. Genau, ne? Hier vorhin hatten wir das Thema flach. Hier haben wir eine Maschine, bei der eben die Druckform auch weiterhin flach ist. Ja. Die Werkzeuge können also genauso von den anderen Maschinen übernommen werden. Aber der Gegendruck in diesem Fall, wo auch der Bogen darauf zugeführt wird, hier ist der sogenannte Anleger, da ist der Papierstapel, wird über diesen Sauger wird der Papierbogen dann hier in die Maschine eingeführt. Ja. Der Bogen fährt erst flach bis zum Zylinder vor und am Gegendruckzylinder wird dann der Bogen in eine runde Form überführt und wird dann rund über die Druckform rübergezogen und dann hinten wieder flach an der Maschine ausgelegt. Warum? Also was ist der Trade-off zwischen flach und Zylinder passiert? Du hast unterschiedliche Eigenschaften. Also hier ist es so, dass der Berührungspunkt immer nur vergleichsweise klein ist. Das, gerade bei unseren relativ hohen Temperaturen, mit denen wir zum Teil arbeiten, kann das ein großer Vorteil sein, weil du nicht das Problem hast, dass bei bestimmten Geschwindigkeiten und bestimmten Motiven die Folie zum Beispiel verbrennen kann. Ah ja. Mhm. Oder du hast bei bestimmten Untergründen, was häufig ein Thema ist, Kunststoffmaterialien, auf die aufgeprägt werden soll. Vielfach sind Bogen mit einer Schutzschicht, mit einem Schutzfilm versehen, einer Kaschierung nennen wir das. Wenn man da mit einer Flachmaschine arbeiten wollte, dann würde man entstehende Ausgasungen aus diesen frisch aufgebrachten Folien, die würde man nicht loswerden. Mhm. Das heißt, dann hättest du so Blaseneffekte kleine Unebenheiten, die man einfach bei einem Flachmaschinentyp nicht in den Griff bekommen würde. Und da kommt dann so eine Rundflachmaschine ins Spiel. Im Zigarettenbereich beispielsweise, so für uns ist in unseren Landen immer weniger und weniger ein Thema, aber eine andere Firma hier in Hamburg hat sogenannte Jetmaschinen im Einsatz. Da ist es so, dass also rund gearbeitet wird. Mhm. Aber da ist das Problem, dass man Werkzeuge, die einmal in einer bestimmten Rundung gefertigt wurden, die kann man nicht mehr drehen. Also wenn man da hinterher nochmal eine Standveränderung vornehmen möchte, dann geht das nicht. Sondern also da muss also schon von der Werkzeugseite hier so präzise gearbeitet werden, dass dann dieses Werkzeug wirklich nur noch in der Maschine eingebaut wird. Und Planung ist dann natürlich alles. Ja. Solche Maschinen laufen dann mit sehr, sehr viel höheren Druckgeschwindigkeiten. Also während wir hier eine typische Druckgeschwindigkeit generieren, die so im Bereich ungefähr zwischen 800 und vielleicht 2000 Druck die Stunde stattfindet, werden solche Maschinen dann sicherlich mit Geschwindigkeiten von 10.000 und auch zum Teil deutlich mehr laufen können. Mit Zeitungsdruck funktioniert ja genauso. Das sind auch alles rollenbasierte Maschinen. Ja, aber das ist schon so bei solchen Maschinen, dass die Bogenware verarbeiten. Also da ist der Bedruckstoff selbst ist trotzdem noch ein Bogen, der dann über einen Fächeranleger eingeführt wird. Und auch in modernen Offset-Bogenmaschinen ist es ja so, dass die mit Geschwindigkeiten von problemlos 10.000, 15.000 laufen, auch aus Heidelberg heutzutage. Es ist faszinierend, das mal zu sehen, wenn man das mal irgendwo anschauen kann. Wenn du von Zeitungsdruck sprichst, dann ist es ja ganz häufig so, dass da eben mit Rollenware gearbeitet wird. Ja. Also das sind ja, das ist ja eine zwar von der grundsätzlichen Technik her nicht ganz andere Verfahrensweise, aber für uns ist das eine ganz andere Welt, denn der Einsatzbereich ist einfach ein ganz anderer. Ne? Auch wenn heutzutage man sagt, dass die Rolle dem Bogendruck immer näher kommt und der Bogendruck der Rolle immer näher kommt, einfach weil der Bogendruck immer schneller geworden ist. Ach so, von der Geschwindigkeit her. Und die Rolle von den Umrisszeiten her immer flexibler geworden ist und es geschafft hat, auch kleinere Auflagengrößen noch lukrativ zu fertigen. Mhm. Also die nähern sich immer weiter einander an, was die Situation am Markt sicherlich nicht unbedingt schöner macht. Das betrifft uns nicht. Also wir sind da in einem ganz eigenen Segment. Ja. Sowas machen wir eben in diesem mittleren Format. Das ist, da werden Bogenformate bis ungefähr 64, 65 mal 90 Zentimeter verarbeitet. An so einer Maschine können auch Bogen, die noch mal größer sind, also deutlich über 70 mal 100. Und das ist so das klassische Druckerformat, verarbeitet werden. Die werden aber dann auch nicht ganz so häufig eingesetzt. Also bei solchen Maschinen so im mittleren Format, die laufen schon regelmäßig, aber sowas ist dann schon eher seltener geworden. Ja. Jetzt kann ich dir nochmal die wirklich erste Maschine der Firma Samis zeigen. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. An der hat meine Großmutter primär gearbeitet. Mein Großvater war ja damit beschäftigt, die Gravuren herzustellen. Ja. Auch für andere Druckereien, die zu der Zeit in Hamburg noch Stahlstich gemacht haben. Mhm. Namhafte Druckereien, die in der Zeit das noch gemacht haben. Und meine Großmutter hat dann dieses Gerät zu Hause stehen gehabt. Man muss sich also hier vorstellen, ein gusseisernes Schwungrad. Ja. Ungefähr einen halben Meter im Durchmesser. Und dann gar nicht so kompliziert, eine Spindel. Das ist einfach nur eine Presse, wenn man so will. Ja, das ist also ganz, ganz rudimentär und einfach. Und dann ist hier ein Druckstockhalter, auf dem wurde dann das Werkzeug aufgeklebt oder aufgeschraubt. Ja. Und dann hat die Großmutter eine Farbrolle, praktisch vergleichbar mit dem, was wir vorhin an der Handmaschine gesehen haben, genommen und das eingewalzt. Ja. Und hat dann auf einem großen Bogen Papier das Werkzeug abgewischt, hat das dann wieder eingespannt. Und hat dann mit einer handgebauten Anlage den jeweiligen Bogen oder die Visitenkarte eingelegt und hat dann mit einem großen Schwung einmal zack gemacht. Also einmal die Prägung vorgenommen, hat das dann wieder rausgelegt. Und dann gab es damals nur Lackfarben. Es gab keine schnell trocknenden, kunststoffbasierenden Farben. Das heißt, die mussten immer zum Trocknen ausgelegt werden. Und die Tagesgesamtleistung wurde begrenzt durch die Größe des Wohnzimmers. Es wurde eine Gasse für den Großvater freigelassen, der dann abends noch zu seinem Sessel gehen konnte. Ja. Und wenn 1000 Bogen gefertigt waren am Tag, dann war ihr Tagewerk erreicht, weil mehr konnte sie nicht unterbringen. Ja. Und am nächsten Morgen wurde das alles zusammengesucht und dann aussortiert, nochmal durch die Endkontrolle durchgesehen und an den Kunden ausgeliefert. Ja. So ist das früher gewesen. Schön. Ja. Ja. Okay, im Prinzip sind wir ja eigentlich durch. Mhm. Ich habe noch ein paar Fragen, die mir so bei der Vorbereitung eingefallen sind, beziehungsweise die auf der Wikipedia-Seite standen. Okay. Mein Lieblingsvorbereitungsmechanismus. Siebdruck. Ja. Da haben wir gar nicht drüber geredet, weil ihr das vermutlich nicht macht. Genau, das machen wir nicht. Das ist ein weiteres Druckverfahren, was, ich sage mal vorsichtig, typischerweise andere Bedruckstoffe betrifft. Also T-Shirts weiß ich. Naja, also Siebdruck wird heutzutage in ganz vielen Bereichen eingesetzt. Ja. Ganz von der klassisch wurde ein Siebdruck früher normalerweise nicht eingesetzt, um Papiere zu bedrucken. Mhm. Es wird immer wieder gemacht, hat aber aus unserer Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, verschiedene Nachteile. In der Vergangenheit zumindest war es so, ich weiß nicht, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, aber in der Vergangenheit war es so, dass ich immer mal von Kunden, die gekommen sind, gesagt haben, ich habe hier was, ich bin da aber nicht mehr zufrieden mit. Dann waren das häufig Siebdruckprodukte, die dann eben nicht so ausgeführt waren, wie ich mir das vorstellen würde für so ein Produkt. Die waren unscharf. Vielleicht kann man das ja mal kurz erklären. Ein Siebdruck funktioniert ja so, dass man eine Art Sieb, das bezeichnet, tatsächlich ist es ein Gitter. Stell dir ein Fliegengitter vor, was man vors Fenster schnallt, was ja aus ganz vielen durch das Überkreuzen von sei es Metall oder auch Kunststofffasern und wie so ein Netz, die relativ kleine Öffnungen freigibt. Und beim Siebdruck ist es so, dass man eben über auch fototechnische Verfahren diese Siebe komplett schließt. Und dann, oder zunächst mal über Kunststoffbeschichtung oder dergleichen, diese Siebe komplett schließt und dann über fototechnische Verfahren an bestimmten Stellen öffnet. Wo dann die Farbe durch kann. Wo die Farbe durch kann. Ja. Im nächsten Schritt legt man dann einen Bedruckstoff, ein Papier oder ein T-Shirt oder was auch immer das sein mag für einen Gegenstand, legt man dann hin und da drauf das Sieb und rakelt dann, bringt eine Farbe auf und rakelt die Farbe einmal über dieses komplette Sieb rüber, über die gesamte Fläche. Und an den Stellen, wo die Öffnungen zuvor in dem Sieb freigegeben wurden, in diesem Fliegengitter, wenn man so möchte, wird dann die Farbe durch das Sieb hindurch gepresst. Und darunter liegt dann der Bedruckstoff und der nimmt dann eben die Farbe auf. Mhm. Jetzt kann man sich vorstellen, dass die Feinheit der Objekte, die dann darstellbar sind, ungefähr nur so fein werden kann, wie eben diese Öffnungen aneinander liegen. Und das ist relativ grob bei so einem Sieb. Auch da gibt es Abstufungen, es gibt feine, es gibt grobe Siebe. Man sieht aber immer einen gewissen Sägezahneffekt. Mhm. Und wir reproduzieren hier bei uns typischerweise ganz, ganz feine Schriften, also die wirklich zum Teil sehr, sehr fein sind. So dass manchmal unsere Graveure, wenn die jetzt Werkzeuge herstellen sollen, schon die Stirn runzeln und sagen, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Bei einer englischen Schreibschrift, da sind Elemente, so die Ausläufe dann eines Ornamentes, die sind eben super, super fein. Das sind ganz, ganz feine Strichstärken, die im Zehntelmillimeterbereich liegen. Und wenn man sowas dann noch mit einem Sieb darstellen wollte, dann wird man unweigerlich Siebstrukturen erkennen können und dann sieht man so einen Sägezahneffekt. Ich denke, mit dem Sieb kann man ja auch keine Linien drucken, sondern immer nur Punkte. Natürlich werden die dann zur Linie, wenn sie nahe genug die verlaufen. Liegen. Genau, aber je nachdem, was für Farben eingesetzt werden. Ja. Genau, bei euch kann man ja tatsächlich Linien, also drucken. Richtig. Echte Linien. Das ist korrekt, ja. Und da ist es eben so, dass das dann, dass es auch gedruckt werden kann, aber miteinander verlaufen muss. Ja. Da muss dann eben die Farbmenge erhöht werden. Und es gab in der Vergangenheit zumindest auch immer den Aspekt, was mich immer davon abgehalten hat, diesen Weg zu gehen, dass die Farben nicht so abrieffest waren. Also wenn dann diese Karten, die wir verkaufen, neben anderen Produkten natürlich, die sind, aber gerade bei den Karten ist es so, dass die erheblichen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Typischerweise nimmt man 10, 15 solche Karten mit auf einen Geschäftstermin, weil das sind ja so das ist die Zahl der Kontakte, die man schaffen wird. Wenn man nun nicht gerade auf einer Messe steht und in rauen Mengen diese Karten weggibt, das wird man mit einer hochwertig bei uns gefertigten Visitenkarte sowieso nicht machen wollen. Da wird man sich ganz genau überlegen, wem man die gibt. Und dann ist es ja so, man hat eine bestimmte Anzahl von diesen Karten dabei, aber bis dahin, bis man die vergibt und verteilt, hat man sie entweder natürlich in einer separaten Schatulle, in der also die Visitenkarte ganz besonders gut geschützt ist. Das ist die eine Variante, die viel realistischere ist, dass man es natürlich in seinem Portemonnaie hat. Und da sitzt man mal drauf, man hat es im Sakko, man lehnt sich irgendwo gegen. Und das muss so eine Karte natürlich auch mitmachen können. Und die muss einfach in dem Moment, wo man sie dann verteilt, muss sie immer noch gut aussehen. Und das ist eine der Anforderungen, die natürlich unsere Karten haben. Und das haben wir eben nie verfolgt. Deswegen wirst du das bei uns aber nicht sehen. Ja. Okay. Ich denke da immer mal drüber nach, aber bislang. Wo wird es eingesetzt heutzutage noch? Schon auch weiterhin im Bereich für Visitenkarten oder so, okay. Aber das ist nicht annähernd in dem Maße der Fall, okay. wie jetzt klassische Druckverfahren eingesetzt werden, so wie das eben, was hier bei uns gemacht wird. Ja. Im Werbebereich, sage ich mal ganz vorsichtig, also auch zum T-Shirts, Regenschirme, Werbemittel im weitesten Sinne. Aber natürlich auch ein Vorteil, den man beim Siebdruck hat, ist, dass man mit sehr farbintensiven, auch stark pigmentierten Farben arbeiten kann und eben Farbmengen aufbringen kann, die höher sind, als was man eben in regulären Druckverfahren kennt. Mhm. Also soweit ich weiß, also so ganz bin ich da auch nicht im Thema, aber ich denke, dass diese Abribus-Produkte zum Teil in Siebdruck gefertigt was wurden. Abribus, das sind diese Werbungen, die du zum Beispiel an Bushaltestellen siehst, die dann zum Teil durchleuchtend sein müssen. Ja. Aber sowas ist natürlich inzwischen auch in vielen Bereichen ersetzt worden durch andere Techniken. Sowas wird vielfach eben auch durch digitale Systeme erzeugt auf den Schreibbasis. Also da ist eine Menge Bewegung im Markt, da passiert einiges. So große Plakatwände, wo man, wenn man davor steht, mal genauer hinguckt, die Pixel sieht, die 5 mm groß sind, auch Siebdruck potenziell? Ich denke, oder Offset? Nee, Offset auf gar keinen Fall, denke ich. Das wäre kein typischer Einsatz. Gerade wenn du in diesen Bereich Plakat gehst, hast du ja ganz andere Anforderungen. Also auch da kann ich jetzt nur aus der Theorie sprechen, weil das einfach nicht unser Segment ist. Klar. Aber da hast du ja eine ganz große Anforderung, das ist die UV-Beständigkeit. Die ist ganz, ganz wichtig in solchen Bereichen. Das heißt, natürlich nicht für ein Plakat, was für 3 Tage hängt und was nochmal eben an einer Baustelle aufgehängt werden soll und dann nach der Zeit wieder entsorgt wird. Aber solche Produkte hängen natürlich teilweise Wochen, Monate oder auch Jahre und sollen auch nach Jahren immer noch gut aussehen. Und da wirst du dann unter Umständen solche Verfahren haben, wie eben Siebdruck oder bestimmt auch andere Verfahren, die mittlerweile am Markt erhältlich sind, die dann dauerhaft der Sonnenstrahlung ausgesetzt werden können. Und trotzdem das ist eine Frage der Farbe eigentlich dann? Der Farbzusammensetzung, ja. Oder auch der Trocknungsverfahren. Sicherlich der Pigmentsorten, die dort eingesetzt werden. Aber das ist natürlich ein Bereich, der Spezialisten überlassen ist, so wie wir auch unsere Farben zukaufen. Also wenn wir natürlich setzen wir uns jetzt mit den Trockenverfahren auseinander, weil das die Qualität der bei uns gemachten Produkte direkt beeinflusst. Also ist jetzt eine Farbe oxidativ trocknend, ist sie wegschlagend, sprich wird also die Flüssigkeit, die in einer Farbe enthalten ist, wird die vom Papier aufgesaugt. Mhm. Oder hast du oxidative Trockenverfahren, sprich ist es die Luft und der Sauerstoff in der Luft primär mehr, der dazu beiträgt, dass die Farbe dann ihre Struktur verändert, dass sie sich zum Beispiel vergittert. Ja. Aber da gibt es eben inzwischen dann auch im Verfahren auf UV-Basis. Ja. Relativ neu in der Druckindustrie, Einzug gerade im Bogenbereich dieser Tage sind LED-Trocknungsverfahren, also LED-UV, wo du Druckfarben hast, die eben überhaupt nicht mehr trocknen, ohne zusätzliche Bestrahlung, sondern die erst in dem Augenblick fest werden, aber dann auch wirklich komplett fest werden, wo sie mit einer UV-Strahlung beauflagt werden. Mhm. Und das hat natürlich den Nachteil, dass wenn du solche Farben im Druckbetrieb hast, dass die überall sich bewegen und auch weiterhin bewegen, bis du sie mal irgendwann entfernst, sprich mechanisch entfernst. Aber es hat eben den gewaltigen Vorteil, dass solche Farben erstens beständiger sind, sobald sie auf dem Druckstoff aufgebracht sind und dann getrocknet wurden durch diese Bestrahlung. Und ganz entscheidend, aber in unserer Industrie ist dann auch immer die Weiterverarbeitbarkeit. Sprich, wann kann ich denn diesen Papierbogen überhaupt das nächste Mal wieder... Also wie schnell kann man es weiterverarbeiten? Wann kann ich das nächste Mal diesen Papierbogen wieder in die Hand nehmen? Also bei einem klassisch gemachten Offsetdruck bei uns, da musst du erstmal ein paar Stunden warten, bis du den wieder anrühren darfst. Du hast dann also so Trennstoffe, Puder, nennen wir das, der dann mit aufgebracht wird, der dafür sorgt, dass also dann auch nicht, du hast ja dann einen Bogen, da wird ja immer ein Bogen auf den nächsten gelegt im Druckvorgang. Ja. Und da willst du natürlich um jeden Preis verhindern, dass sich Farbe von der Vorderseite des einen Bogens auf die Rückseite des nächsten Bogens beaufschlagt, auf die nächste Seite überträgt. Und das macht man eben zum Beispiel durch das Aufbringen von Pudern, das sind feine Granulate, oft auf Stärkebasis, die dann hinterher durch Feuchtigkeit zersetzen oder entfernt werden können. Die man so wegwischen kann oder die dann auch im weiteren Produktionsprozess dann sozusagen von alleine verschwinden und abfallen und dann aufgesaugt werden oder wie auch immer. Ja, das sind so die typischen Verfahren, die da eingesetzt werden. Also das sind bei uns Aspekte, über die wir nachdenken müssen. Wie lange ist so ein Bogen noch feucht? Wie lange darf der nicht angerührt werden? Oder ein Papierstapel, wie lange darf der nicht angefasst werden, bis man das nächste Mal rangeht? Am schlimmsten ist dann die Weiterverarbeitung schneiden, weil da dann auch immer mit Druck gearbeitet werden muss. Also wenn so ein Stapel Papier, kann man sich vorstellen, wenn der dann über einen Guillotinschneider geht, du hast den vorhin im Hintergrund gesehen, wo dann ein großes geschärftes Messer mit ganz viel Druck durchgeschoben wird durch seinen Papierstapel und dann wird eben auf einen Schlag werden 500 oder 1000 Blatt Papier geschnitten. Ja. Also so ein Stapel von 10, 15 und manchmal auch mehr Zentimetern, der auf einen Schlag geschnitten wird. Du kannst dir vorstellen, dass da jede Menge Druck ausgeübt wird. Und wenn da dazwischen noch Farbe ist, die also noch nicht ganz durchgehärtet ist, dann dupliert diese Farbe sofort auf den nächsten Bogen. Ja. Das ist ein ganz häufiger Aspekt. Der Kunde hat es eilig, hat eine bestimmte Aussendung, die er machen möchte. Es gibt eine Messe, es gibt eine Versendung, die unbedingt raus muss, wo bestimmte Dates eingehalten werden müssen, Einladungen sollen verschickt werden. Und der Drucker muss sagen, es tut uns leid, aber wir können es in dieser Form noch nicht machen. Ja. Das ist häufig natürlich auch eine Beratungsfrage. Welches Druckverfahren wird dann für den speziellen Job eingesetzt? Was macht jetzt Sinn in diesem besonderen Fall, um den Kunden eben in seinen Belangen dann auch wirklich zufriedenstellen zu können für das Timing, was da auch dahinter steht? Du hattest vorhin von UV-beständigen Farben geredet im Zusammenhang mit Siebdruck und Plakatdruck. Eine Frage, die mir nicht ganz klar ist, was ist der Zusammenhang zwischen dem Druckverfahren und der Druckfarbe? Gibt es bestimmte Farben, die man nur mit bestimmten Verfahren verdrucken kann? Also ohne jetzt wirklich viel zum Siebdruck sagen zu können. Ja, das meine ich gar nicht, aber ganz aber allgemein. Bei uns kann ich dir sagen, wir haben für jedes Druckverfahren, das wir einsetzen, haben wir eigenständige Farben. Mhm. Und innerhalb dieses Druckverfahrens haben wir wiederum eigenständige Farben für besondere Anwendungsfälle. Mhm. Also nehmen wir ein Beispiel, wenn ich einen Offset-Druck ausführen soll auf einem nicht saugenden Material, dann werde ich dafür eine andere Farbe einsetzen müssen, als wenn ich einen Offset-Druck auf einem saugenden Material. Das heißt, es hängt vom Druckverfahren und vom Zielmaterial ab. Richtig, ganz genau. Mhm. Und dann natürlich wiederum auch dem optischen Effekt, den du einsetzen möchtest. Also natürlich unterscheiden wir auch zwischen metallpigmentierten Farben und nicht metallpigmentierten Farben. Willst du einen Gold drucken in einem Offset-Druck, dann muss das eine ganz spezielle Farbe sein, die natürlich dann überhaupt erst diesen Goldeffekt erzielt. Klar, ich meine, dass die Farbe, wenn sie anders aussehen soll, eine andere Farbe sein muss, ist irgendwie klar. Das heißt, der Farbe. Ja. Also ich meine jetzt wirklich das Verfahren oder das Material. Ja, genau. Okay. Und auch ein Buchdruck hat seine eigene spezielle Farbe, die man dafür einsetzen kann und sollte. Natürlich gibt es immer mal, also man kann auch immer tricksen. Nicht? Es hat bestimmt schon Leute gegeben, die haben versucht, eine Offset-Farbe für ein Stasi-Prägedruck einzusetzen. Aber ich kann dir so viel sagen, das ist meistens nicht von viel Erfolg gekrönt. Mhm. Also in ganz besonderen und speziellen Einsatzszenarien kann man sich sowas denken. Und wir sind immer ganz schnell dabei, Sachen für den Kunden, wenn eine experimentierfreudig da ist. Beim Kunden haben wir auch immer Freude, neue Wege zu gehen. Aber oftmals ist es eben ein Kostenfaktor. Auf der einen Seite ist der Kunde bereit, diese Zeit, die dann bei uns entsteht, auch wirklich zu belasten. Wobei wir würden das dann auch nicht immer im vollen Umfang belasten. Ja, ja. Hat der Kunde auch eben überhaupt die Zeit, dieses Versuchsszenario dann auch durchzustehen? Ja. Viele haben das ja gar nicht. Wo unterscheiden sich die Farben? Ich könnte mir vorstellen, wenn man ein Tiefdruckverfahren macht, wie zum Beispiel jetzt beim Stahlstich, dann muss die Farbe eine bestimmte Zähflüssigkeit haben, dass sie dann in der Gegend rumläuft. Ganz genau, die Viskosität ist dann ein ganz wesentlicher Faktor. Beim Stahlstich-Prägedruck kannst du dir vorstellen, da musst du ja in einem ganz kurzen Zeitraum in der Lage sein, diese Farbe eben in diese Vertiefung hineinzubringen. Ja. Das heißt, die muss also fließfähiger sein, als das jetzt vergleichbar ist mit einer Offset-Farbe. Wir könnten jetzt nochmal in den Druckraum gehen, dann würde ich dir das anhand der Beispiele nochmal zeigen können. Nimm eine Offset-Farbe, die wird eine eher pastenartige Konsistenz haben. Die kannst du auf den Kopf stellen mit der offenen Dose und die wird sich zunächst mal nicht wirklich bereitwillig aus dieser Dose hinaus bewegen, sondern wenn du da mit dem Spachtel reingehst, dann wird dieses Loch, was du mit dem Spachtel beschrieben hast, das wird also auch nach einer ganzen Weile immer noch sichtbar sein. Bei einer Stahlstich-Druckfarbe ist es so, dass die also relativ fließfähig ist. Da geht das also sehr viel schneller, dass sich dort dieses Loch wieder schließt. Ja. Dann nimmst du was raus und es hat so honigartige Konsistenz, während eine Offset-Farbe, wenn man es jetzt vergleicht, vielleicht eher eine teigartige Kompetenz hat im Vergleich. Mhm. Damit kannst du es vergleichen in etwa. Ich habe noch zwei Druckverfahrensbegrifflichkeiten gefunden, die ich noch verstehen wollte. Das eine war ein ganz komischer Sicherheitsdruck. Das ist eine Bezeichnung, die wir zum Beispiel verwenden für solche Druckverfahren, die eben schwer reproduzierbar sind. Also für Otto-Normalverbraucher. Ach, da Sicherheit in dem Sinne von fälschungssicher. Ganz genau. Ah, richtig. Okay. Na, weil das einfach eine Sparte ist, die von Kunden gesucht wird, die bestimmte Anforderungen an Druckverfahren haben und die einfach ein Interesse daran haben, dass eben Produkte nicht mal so eben reproduziert werden können. Okay. Darum geht es in dem Fall. Also einfach um diesen Sicherheitsaspekt und diese Absicherung von den zu verpackenden oder zu versendenden Produkten. Okay. Mhm. Und Thermodruck, das kennen wir ja alle von so Thermobarcode-Druckern. Ja, das ist eigentlich, also da gibt es ganz viele Druckverfahren, muss man fairer halber sagen, am Markt, die wo ähnliche oder synonyme Begriffe verwendet werden, die sich aber zum Teil erheblich unterscheiden. Also da hast du beispielsweise den, da kenne ich mich selber nicht ganz so aus, aber Thermosublimationsdruck. Ja, haben wir gehört. Das ist ja ein Verfahren, was oftmals in so Kassensystemen bei Beschriftung von Produkten eingesetzt wird. Da geht es darum, auch alles ohne Gewehr, das ist nicht mein Bereich. Ich glaube zum Teil auch mit Folien und Thermoelementen schnell und sicher und auch abriebfest Zahleninformationen oder Barcode-Informationen auf Etiketten zum Beispiel zu übertragen, damit man dann Verfalldaten oder dergleichen darstellen kann. Wir würden als Thermografie aus dem Englischen Thermography, manche sagen dazu auch Thermodruck, wir sagen eigentlich Reliefdruck, das bezeichnet, was ich dir vorhin erklärte, wo wir einen frischen Druck aus einer Buchdruck, meist Offset-Maschine mit einem Granulat belegen, was dann anschließend abgesaugt wird. Das Granulat haftet nur an dem Produktstoff, wird anschließend zerschmolzen und gibt dann... Das ist der Thermoaspekt da dran. Ganz genau. Und das ist Thermo, da wird eben mit Temperatur gearbeitet. Ja. Ohne die Temperatur, ohne diesen Schmelzprozess ist dieses Druckverfahren nicht zu Ende zu führen. Ja. Und da wird mit Temperaturen auch zwischen 180 und 220 Grad ungefähr gearbeitet. Und dann wird eben diese Granulatschicht, die man aufgebracht hat, wird zu einer homogenen, transparenten, durchsichtigen Schicht zerschmolzen, die dann die darunter liegende Farbschicht dann zur Betrachtung freigibt, aber gleichzeitig eben diesen Erhabenheits-, diesen dreidimensionalen Effekt erzielt. Ja. Zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage nach Buchdruck. Mhm. Ich habe gelesen, das sei ein indirekter Hochdruck. Hochdruck heißt ja Kartoffeldruck, also sprich die Farbe haltende Form ist positiv, also eben nicht wie beim Tiefdruck ein Loch. Und wie werden Bücher gedruckt? Ich meine, heutzutage geht da wahrscheinlich viel, vor allem wenn man Richtung On-Demand geht, über Laserdrucker und viele, viele kleinere Auflagen werden heutzutage auf Digitalsystemen gedruckt, die im Wesentlichen tatsächlich Laserdrucker sind. Ja. Und weiß nicht, Laserdruck, ist das ein Thema? Wollen wir darüber auch noch reden? Können ist wir das, noch kurz ist das von Interesse? Da hast du ja Drucktrommeln, die ionisiert werden, meistens eben durch einen Laser. Ja. Ionisiert heißt statisch aufgeladen. Ja. Und diese statische Aufladung führt dazu, dass Farbpigmente, entweder wachsbasierend, es können aber auch flüssige Farbelemente sein, angezogen werden von dem Druckzylinder und dort für einen kurzen Moment verweilen und dann übertragen werden. Und da gibt es meistens eine Fixiereinheit, die dann in der Lage ist, diese Pigmente dann noch in das Papier im Allgemeinen einzubrennen. Mhm. Auch da brauchst du eben die Temperatur, um das Ganze dann eben auch wirklich fest werden zu lassen. Ja. Das können eben, man sagte ich ja, unterschiedliche Stoffe sein. Wie kamen wir jetzt drauf? Buchdruck. Richtig. Warum Buchdruck jetzt ein indirektes Druckverfahren sein soll? Also Hochdruck ist richtig. Ja. Vielleicht nochmal erklärt. Also beim Buchdruck ist es so, dass man einen Druckstock, bei dem die Druckform Seiten verkehrt und erhaben ist, einfärbt, typischerweise mit einer Druckwalze. Ja, ist einfach über die erhabenen Flächen drüber. Ganz genau, damit aber die Druckwalze wird genauso eingestellt, dass sie eben genau nur die Oberfläche bestreicht und dann eben die Farbe, die in dem Farbverteilungswerk vorher aufgebracht wurde, was also nur dafür da ist, also einen möglichst gleichmäßigen Farbfilm immer wieder auf die Einfärbewalze zu übertragen. Und diese Farbe wird dann in diesem kurzen Moment des Aufrollens auf den Druckstock aufgewalzt. Und im nächsten Schritt wird genau dieser Druckstock verwendet, ja, und dann auf das Papier, auf den Druckstoff aufgepresst. Ja. Und das ist eigentlich ein Buchdruck. Und eben bei uns heutzutage Letterpress als Letterpress, ja, bezeichnet mit sehr viel mehr Druck. Ja. Ganz genau. Aber das heißt im Prinzip, früher im klassischen Buchdruck hat man dann im Prinzip für jede Seite oder jede Doppelseite, also wie die halt dann gebunden werden, also für jede zusammenhängende Seitenpaar, musste man tatsächlich so eine Platte bauen mit diesen Dingern drin. Ja, das ist richtig, ja. Naja, da gab's, also das war der erste Schritt, das fing ja an mit Holzdruck. Also auch das ist ja ein Hochdruckverfahren. Ja. Und in den frühen Anfängen war es so, dass man eben aus Holzblöcken die erhabenen Buchstabenformen herausgeschnitzt hat, die möglichst alle gleich hoch sein mussten. Mhm. Und manche künstlerisch orientierten Drucker machen das ja heute noch, Holzdruck. Das gibt's ja nach wie vor. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob wir das mit aufnehmen sollen. Aber man darf sich auch nicht verzetteln. Ja. Aber das mache ich vielleicht mal privat. Das interessiert mich einfach grundsätzlich. Und dann war die nächste Entwicklung natürlich, dass man feststellte, naja, also diese Holzlettern, die haben nicht so gut gehalten, hat dann also Metalllettern erzeugt. Ja. Und dann war natürlich Blei seinerzeit ein Stoff, der leicht zu verarbeiten war, bei relativ niedriger Temperatur fließfähig werdend, konnte man den dann in vorher angefertigte, wahrscheinlich aus Holz gefertigte Negativformen reingießen und hatte plötzlich dann eben Druckstöcke, die man relativ gleichmäßig reproduzieren konnte, war ja das Wichtige. Und mussten eben diese Bleilettern von Hand dann in einen Spannrahmen eingesetzt werden, kunstvoll im richtigen Abstand, sodass also für das Auge angenehm auch ein schönes Wort entstanden ist. Primär war es natürlich Schrift und Text. Ja, diese ganzen Ligaturen halt, das von F nach I, der I-Punkt als Teil des Fs irgendwie heißt. Sowas, naja, gut, ja, richtig, aber interessanter, viel interessanter für das normale Schriftbild sind natürlich solche Abstände wie ein A und ein W. Da muss man es eben schaffen, die möglichst dicht zueinander zu setzen. Die beiden Linien parallel. Weil ansonsten die beiden parallelen Linien einfach ein optisches Loch entstehen lassen würden. Also das, was wir als Unterschneidung oder als Kerning bezeichnen. Ja. Oder Spationierung wird auch dazu gesagt. Ja. Das versucht man einfach möglichst gleichmäßig und harmonisch hinzubekommen. Das wird natürlich heutzutage alles am Rechner gemacht. Also die Zeiten, wo sowas dann eben von Hand gemacht werden musste, die sind ja lange vorbei. Und der nächste Schritt beim Buchdruck war dann eben, dass man dann eben die Buchstaben nicht mehr von Hand zusammengesetzt hat, sondern, und da kam dann eben die, und jetzt überlege ich gerade, Letraset ist ein Begriff, der mir im Kopf ist, aber es gab bei den Zeitungsdruckern dann Maschinen, wo Metallformen per Tastendruck, per Schreibmaschinentastendruck in einen Rahmen fielen. Ja, gehört, also der Satz wurde dann praktisch per Schreibmaschine gemacht, aber was hinten rauskam, waren immer noch kleine Förmchen und in diese Förmchen, die man dann gebaut hat, wurde dann auch wieder flüssiges Metall, sprich Blei, gegossen. Und dann hat man also nachher die erkaltete Form aus den vormals heruntergefallenen Formen herausgehoben und davon wurde dann gedruckt. Vielleicht ist es das, warum man dann vom indirekten Buchdruck gesprochen hat. Also möglicherweise ist das dieser Übersetzungsprozess das gewesen, wo man diese Indirektheit hergestellt hat. Aber das weiß ich nicht. Also das ist vor meiner Zeit auch gewesen. Noch eine Frage, du hast bestimmt schon dreimal gesagt, ich habe es davon wieder dreimal vergessen. Wenn man nicht digital druckt, die Bücher heutzutage. Ja. In welchem Druckverfahren würde man sowas... Genau, sicherlich nicht so, wie du es gerade beschrieben hast. Naja, es hat Kollegen gegeben, die haben Bücher im Stahlstichprägedruck gefertigt. Du kannst einen Buchdruck, ein Buch heutzutage auch weiterhin im Buchdruck fertigen. Eine ganz klassische Fertigungstechnik dafür wäre heute einfach der reguläre Offsetdruck. Offsetdruck. Ja. Okay. Genau. Also wenn du zu den großen Buchverlagen gehst oder wenn du ein klassisches Taschenbuch heutzutage in die Hand nimmst, das wird im Allgemeinen im ganz regulären Offsetdruck gefertigt. Okay. Wunderbar. Wobei auch da eine Menge Bewegung ist. Also auch im klassischen Offsetdruck ist es jetzt so, dass ich gerade dieser Tage kommen auf den Markt Module, die in Offset-Maschinen eingebaut werden können und die in der Lage sind, bei dem schnellen Bogendurchlauf einen Tintenstrahldruck aufzubringen. Das macht man natürlich, weil man dann nicht mehr die aufwendigen Druckplattenproduktionen hat. Du ersetzt also deine vorherige Druckplatte durch einen entweder sich bewegenden oder auch stationär in der Maschine verbauten Druckkopf, der ganz schnell in der Lage ist, kleine Farb Spritzerchen, ja, Tröpfchen auszuschießen sozusagen, ja, und das wieder dann in der Menge der kleinen Tröpfchen und Schüsse, die da auf das Papier gesetzt werden, ergibt dann das Druckbild. Ja. Und interessant ist auch die Individualisierung. Du bist dann theoretisch in der Lage natürlich, das Druckbild auf jedem Druckbogen zu verändern. So wie es eben heute auch nur im digitalen Druck funktioniert. Ja, also nennen wir als Beispiel diese, was heute mehr und mehr Einzug hält, du bekommst eine Werbung und die ist individualisiert. Mhm. Und da steht der Name drauf. Ja. Dr. Markus Völter ist dann eben auf deiner ganz persönlichen Einladung manchmal in Form von kleinen bunten Ballons aufgebracht. Hast du vielleicht schon mal bekommen sowas? Oder als sieht aus, als wenn da jemand deinen Namen mit Muscheln im Sand gebaut hätte oder so. Solche Sachen bekommst du ja heutzutage. Und die werden, und das kann man eben schon jetzt mit Hilfe von natürlich etwas aufwendigerer EDV-Technik für Mailings schon produzieren. Aber schon seit einigen Jahren. Normaler Tintenstrahldruck. Da ist es egal, ob also das kann, aber das ist jetzt der nächste Schritt. Man rechnet schon damit, dass also innerhalb der nächsten paar Jahre das Thema Offset sich nochmal gewaltig wandeln wird. Also die nächste Iteration ist eben gerade im Augenblick UV-Offset, was jetzt vielfach in den Druckereien in den großformatigen Druckereien, sage ich jetzt einmal vorsichtig, Einzug hält. Aber da muss man ganz klar sagen, auch das wird nicht dabei bleiben, sondern da steht die nächste Entwicklungsstufe schon um die Ecke. Mhm. Und die Hersteller sind natürlich auch immer daran interessiert, Neuerungen zu bringen. Wenn sie keine Neuerungen bringen, dann können sie auch nichts verkaufen. Das ist ja klar. Das sieht bei uns ein bisschen anders aus. Ist es immer der Trade-off zwischen Stückkosten pro Auflagenelement, also pro Buch oder wie auch immer, und Fixkosten in der Herstellung von Werkzeugen. Ne? Und je höher die Auflage, desto mehr kann man sich natürlich leisten, aufwendige Werkzeuge zu bauen. Und je geringer die Auflage, ne, On-Demand-Printing, dann nimmt man einfach einen Laserdrucker und baut überhaupt keine Vorlagen mehr. Genau. Nein, im Prinzip, das ist ja eigentlich der Trade-off. Ja, das ist richtig. Ja, wobei auch da, auch selbst bei den klassischen Druckverfahren, auch bei uns ist es letztlich so, dass wir natürlich Mittel und Wege entwickelt haben, über die Jahre unsere sogenannten Rüstzeiten immer kürzer werden zu lassen. Ja. Das ist beim Offsetdruck ist das ein Riesenthema. Da hast du heutzutage eine automatische Plattenzufuhr, da werden Platten vorgestapelt und zwischen den Jobs muss dann der Drucker gar nicht mehr manuell an der Maschine eingreifen, sondern da gibt es dann einen Knopfdruck und dann werden die alten Platten rausgeworfen und die neuen eingezogen und da hast du also Umrüstzeiten von einem Job auf den nächsten von wenigen Minuten. Mhm. Das waren früher Stunden. Mhm. Also früher war es aber auch so, dass 2, 3, 4 Leute an einer großen 7100 Vierfarb- oder Mehrfarb-Druckmaschine stehen mussten. Heutzutage kann ein Mann im Grunde genommen 2 Druckmaschinen bedienen. Soweit ist es schon. Also das wird ja nicht aufhören. Eigentlich sind wie üblich die Personalkosten das Dominierende. Ja, leider, muss man sagen. Ja, das ist klar. Das ist ein Jammer eigentlich. Ja. Muss man sich die Frage stellen, ob das der richtige Weg ist. Ja. Also bei uns ist es nicht so. Wir sind ja, wir vergleichen uns immer mit den Galliern, ein kleines Dorf. Und ich habe kürzlich, also du sagtest ja, du hättest dich auf Wikipedia vorbereitet. Ich habe auch mal kürzlich in Wikipedia geforscht nach dem Thema Stahlstichprägedruck. Ja. Und da stand, dass wir Stahlstichpräger mittlerweile vergleichbar seien mit den Glockengießereien, die nur noch in ganz, ganz wenigen Orten zu finden seien. Also ich habe das gelesen und mir ging es prompt auch ganz schlecht. Naja gut, aber es gibt halt für alles Nischen. Ich meine, das ist die gleiche Geschichte wie mit Leuten, die heute noch unbedingt Schallplatten haben wollen und keine CDs oder MP3s. Solche Nischen, solche Technologien, die in gewisser Weise veraltet sind, die sterben ja nie aus. Die werden ja immer zu einer Nische. Ja. Und wenn man in der Nische etabliert ist, dann kann es einem da, glaube ich, auch ganz gut gehen. Ja, wir arbeiten dran. Also leicht ist es nicht immer. Gut, mir fällt nichts mehr ein. Dann wäre ich durch. Wenn dir noch was einfällt, wäre jetzt die Gelegenheit. Darf ich meine Mami grüßen? Also die Großmutter mit der Druckmaschine vorhin. Genau. Naja gut, Paula Sames, die gibt es schon sehr lange nicht mehr. Ja. Die kann man in Ohlsdorf besuchen. Also, okay. Ja, lange her. Nein, also mir fällt auch nichts mehr ein. Gut. Aber hat Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Herzlichen Dank. Eine Freude, dich hier gehabt zu haben. Dankeschön. Gut, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe früher in der Schule, wir hatten so Druckmaschinen, Tiefdruckmaschinen unter anderem und Siebdruck. Und insofern habe ich so ein ganz klein bisschen eine Vorstellung von diesen Drucktechniken. Habe auch mal in der Druckerei Ferien gejobbt seinerzeit, aber habe einiges gelernt und es hat einige Missverständnisse aufgeklärt hier, das Gespräch. War nicht klasse. Ihr dürft uns wie immer Bescheid sagen, wie ihr es gefunden habt, entweder per feedback@omegataupodcast.net oder auf der Webseite die Sternebewertung oder einen Kommentar hinterlassen oder per Facebook oder Google Plus wie üblich.